Briefe, Teil 1, Epistulae Morales ad Lucilium, von Lucius Annaeus Seneca, übersetzt von August Pauli. Erster Brief, Wert der Zeit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erster Brief. Wert der Zeit. Tue also, mein Lucilius, rette dich dir selbst, sammle und bewahre die Zeit, welche bis jetzt dir bald geraubt, bald entwandt ward, bald entschlüpfte. Glaube mir, es ist so, wie ich schreibe. Ein Teil der Zeit wird uns entrissen, ein anderer unvermerkt entzogen, ein dritter zerrinnt uns. Doch der schimpflichste Verlust ist der, welcher aus Nachlässigkeit erwächst. Und betrachten wir's genauer, so verfließt der größte Teil der Zeit den Menschen, indem sie Übels tun, ein großer, indem sie nichts tun, das ganze Leben, indem sie andere Dinge tun, als sie sollten. Wen willst du mir nennen, der einigen Wert auf die Zeit legte, der den Tag schätzte, der es einsähe, daß er täglich stirbt? Das ist unser Irrtum, daß wir den Tod in der Zukunft schauen. Er ist zum großen Teile schon vorüber. Was von unserem Leben hinter uns liegt, hat der Tod. Also, mein Lucilius, tue, wie du schreibst, halte alle Stunden zusammen, ergreife den heutigen Tag, so wirst du weniger von dem Morgenden abhängen. Indem man das Leben verschiebt, eilt es vorüber. Alles, mein Lucilius, ist fremdes Eigentum, nur die Zeit ist unser. Dieses so flüchtige, so leicht verlierbare Gut ist der einzige Besitz, in welchen die Natur uns gesetzt, und doch verdrängt uns daraus, wer da will. Und so groß ist die Torheit der Sterblichen, daß sie das Geringste und Armseligste, wenigstens das Ersetzbare, haben sie es empfangen, sich aufrechnen lassen, dagegen niemand sich in Schuld glaubt, wenn er Zeit erhalten, während diese doch das Einzige ist, was auch der Dankbare nicht erstatten kann. Du fragst vielleicht, was ich denn selbst tue, der ich dir diese Lehren gebe. Ich will es dir offen gestehen. Es ist bei mir wie bei dem, der vielen Aufwand macht, aber sorgfältig Buch hält. Die Rechnung über meine Ausgabe ist in Ordnung. Ich kann nicht sagen, dass mir nichts zugrunde gehe. Aber was zugrunde gehe, und warum und wie, vermag ich zu sagen. Die Gründe meiner Armut kann ich angeben. Allein es geht mir, wie den meisten, die ohne ihr Verschulden in Dürftigkeit geraten sind. Jeder verzeiht, niemand hilft ihnen. Doch was ist's? Ich halte den nicht für arm, dem das Wenige genügt, das er übrig hat. Dir aber rate ich, spare, was du hast, und fange bei guter Zeit an. Denn wie unsere Alten meinten, zu spät ist es, die Neige zu sparen. Denn nicht bloß wenig ist es, sondern auch das schlechteste, was auf dem Boden bleibt. Erster Brief. Zweiter Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Wie soll man seine Lektüre einrichten? Nach dem, was du mir schreibst und nach dem, was ich höre, fasse ich eine gute Hoffnung von dir. Du wanderst nicht hin und her und zerstreust dich nicht durch häufigen Wechsel des Aufenthaltes. Ein solches sich hin und her werfen deutet auf ein krankes Gemüt. Auf einer Stelle bleiben und bei sich verweilen zu können, das halte ich für das erste Merkmal eines geordneten Sinnes. Siehe dagegen wohl zu, ob jenes Lesen vieler Schriftsteller und verschiedenartiger Bücher nicht etwas Unstätes und Flüchtiges zeige. Bei gewissen einzelnen Geistern musst du verweilen und aus ihnen dich nähren, wenn du etwas gewinnen willst, das treu in der Seele hafte. Nirgends ist, wer überall ist. Die ihr Leben auf Reisen zubringen, haben gemeiniglich viele Gastfreunde, aber keinen Freund. Dasselbe begegnet notwendig dem, der an keines Mannes Geist vertraulich sich anschließt, sondern in eiligem Laufe über alles hingeht. Keine Speise ist gedeihlich und geht in den Körper über, welche sogleich nach dem Genusse wieder abgeht. Nichts hindert so sehr die Genesung als häufiger Wechsel der Arzneien. Die Wunde vernarbt nicht, an welcher viele Mittel versucht werden. Die Pflanze erstarkt nicht, die häufig versetzt wird. Es gibt nichts so Wirksames, dass es im Vorbeigehen nütze. Die Menge der Bücher zerstreut. Da du also nicht so viele lesen kannst, als du haben möchtest, so genügt es, so viele zu haben, als du lesen kannst. Allein, sagst du, ich mag nun einmal bald in diesem Buche blättern, bald in jenem. Es verrät einen verdorbenen Magen, an vielem herumzukosten. Dieses verschiedenartige Mancherlei verunreinigt ihn und nährt nicht. Lies daher immer nur bewährte Schriftsteller, und wenn du je einmal Lust hast, auch bei anderen einzusprechen, so kehre immer wieder zu jenen Ersteren zurück. Erwirb dir täglich etwas, was gegen die Armut, gegen den Tod, nicht minder gegen die andern Übel dich zu stärken vermag. Und aus dem vielen, was du durchlaufen, hebe eines aus, um es an diesem Tage zu verdauen. Das tue ich selbst auch. Von mehrerem, was ich gelesen, halte ich etwas Einzelnes fest. Das heutige ist ein Satz, den ich bei Epikur getroffen. Denn ich pflege auch in Feindes Lager hinüberzugehen, nicht als ein Überläufer, sondern als Kundschafter. Epikur sagt, es ist etwas Ehrenvolles um die vergnügte Armut. Allein ist die Armut vergnügt, so ist sie nicht mehr Armut. Nicht wer wenig hat, sondern wer mehr begehrt, ist arm. denn was liegt daran, wie viel jener in seiner truche, wie viel auf seinen speichern liegen hat, wie viele herden, wie viele kapitalien er besitzt, wenn er nach fremdem giert und zusammenzählt, nicht was erworben ist, sondern was noch erworben werden soll. Welches das Maß des Reichtums sei, fragst du? Fürs Erste, zu haben, was nötig, hier nächst, was genug ist. Ende von zweiter Brief. Dritter Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Von dem Zutrauen gegen Freunde. Du hast mir deine Briefe durch deinen Freund, wie du sprichst, überbringen lassen. Hernach warnst du mich, ihm nicht alles dich Betreffende mitzuteilen, weil nicht einmal du selbst dies zu tun pflegest. So hast du in einem und demselben Briefe gesagt, er sei dein Freund, und wieder, er sei es nicht. Du hast demnach dieses Wort so im allgemeinen Sinne genommen und hast ihn Freund genannt, wie wir alle, die sich um Ämter bewerben, vortreffliche Männer nennen oder die uns Begegnenden, wenn uns ihr Name nicht beifällt, mit Herr begrüßen. Ja, sofern mag es hingehen. Allein, wenn du jemand, dem du nicht eben so viel anvertraust, als dir selbst wirklich für deinen Freund hältst, so irrst du dich sehr und kennst das Wesen der wahren Freundschaft nur unvollkommen. Berate dich vielmehr über alles mit deinem Freunde, doch vorher noch über ihn selbst. Nach dem Freundschaftsbunde musst du trauen, vor demselben beurteilen. Diejenigen aber verkehren die Ordnung der Pflichten, welche gegen Theophrasts Vorschrift erst lieben, dann beurteilen und nicht lieben, nachdem sie beurteilt haben. Bedenke es lange, ob einer in deine Freundschaft aufzunehmen sei. Findest du für gut, dass es geschehe, dann öffne ihm dein ganzes Herz, dann sprich mit ihm so frei als mit dir selbst. Nur lebe so, dass du dir selbst nichts zu vertrauen habest, was du nicht sogar deinem Feinde anvertrauen könntest. Allein, da manches eintritt, woraus die Sitte Geheimnisse gemacht hat, so teile mit dem Freunde alle Sorgen, alle deine Gedanken. Halte ihn für treu, so machst du ihn dazu. Manche lehren hintergehen, indem sie fürchten, hintergangen zu werden, und durch ihren Argwohn geben sie andern ein Recht, an ihnen zu sündigen. Warum sollte ich also auch nur mit einem Worte gegen meinen Freund zurückhalten? Warum, wenn ich nur mit ihm zusammen bin, nicht glauben, allein zu sein? Es gibt Leute, die jedem, der ihnen in den Weg kommt, Dinge erzählen, welche nur dem Freunde zu vertrauen sind und was immer sie drückt, in jegliches Ohr entladen. Andere hinwieder scheuen sogar das Mitwissen derer, die ihnen die Liebsten sind und, sich selbst nichts vertrauend, wenn sie könnten, schließen sie in ihr Innerstes jegliches Geheimnis. Keines von beiden soll man tun, denn beides ist ein Fehler, allen trauen und keinem. Nur ist das eine, möchte ich sagen, ein edlerer Fehler, das andere ein minder gefährlicher. Ebenso werden beide zu tadeln sein, sowohl die, welche immer unruhig sind, als die, welche immer ruhen. Denn jene geräuschliebende Unruhe ist nicht Tätigkeit, sondern das Umhertreiben eines leidenschaftlich aufgeregten Gemütes. Und es ist nicht Ruhe, wenn man jede Bewegung für Beschwerde achtet, sondern Trägheit und Erschlaffung. Merken wir uns also, was ich bei Pomponius las. Manche haben sich dergestalt in ihre Schlupfwinkel zurückgezogen, dass sie glauben, alles sei im Gedränge, was im Lichte ist. Man muss beides verbinden, mit der Ruhe die Handlung, mit der Handlung die Ruhe. Befrage den Rat der Natur, sie wird dir sagen, sie habe wie den Tag, so die Nacht geschaffen. Ende von dritter Brief. Vierter Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Aufmunterung zum fortgesetzten Streben nach Weisheit. Sie befreit von der Todesfurcht. Beharre bei dem, was du begonnen, und eile, so sehr du kannst, damit du desto länger eines gebesserten und geordneten Gemütes dich freuen mögest. Du freuest dich zwar schon, solange du dich besserst, solange du dich ordnest, doch ein ganz anderes Vergnügen ist es, dass wir bei der Beschauung einer von allen Schwächen reinen und fleckenlosen Seele genießen. Es ist dir gewiss noch im Gedächtnis, welche Freude du empfandest, als du das Knabenkleid abgelegt, das Männergewand angetan hattest und aufs Forum geführt wurdest. Eine größere Freude wartet deiner, wenn du den knabenhaften Sinn abgelegt und die Weisheit dich unter die Männer geschrieben haben wird. Noch immer blieb in uns zwar nicht Knabenalter, aber, was schlimmer ist, Knabensinn zurück. Und um so trauriger ist dies, da wir das Ansehen der Greise, die Fehler der Knaben haben, und nicht nur der Knaben, sondern der Kinder. Jene zittern vor Unbedeutenden, diese vor eingebildeten Übeln. Wir vor beiden. Schreite vorwärts, und du wirst einsehen, dass manches eben deswegen weniger zu fürchten ist, weil es große Furcht erregt. Nichts, so groß es sei, ist zu fürchten, wenn es das Letzte ist. Der Tod kommt zu dir. Zu fürchten wäre er, wenn er bei dir sein könnte. Notwendig ist er entweder noch nicht da oder schon vorüber. Aber schwer ist's, sagst du, die Seele zur Verachtung der Beseeltheit zu vermögen. Siehst du nicht, welche unwürdige Ursachen sie öfters hat, diese Verachtung? Einer erhing sich vor der Türe seiner Geliebten, ein anderer stürzte sich vom Dache, um seinen scheltenden Herrn nicht länger hören zu müssen, ein dritter, um nicht von der Flucht zurückgebracht zu werden, stieß sich einen Dolch in den Leib. Und dem Mannessinne sollte nicht gelingen, was der Angst gelang? Ein ruhiges Leben wird keinem zuteil, der zu sehr auf seine Verlängerung denkt, der unter die höchsten Güter viele konsuln rechnet. Das sei dein tägliches Trachten, wie du mit Gleichmut ein Leben verlassen mögest, das viele umklammern und festhalten, wie die, welche ein Gießbach fortreißt, Gesträuche und Felsen. Gar viele treiben kläglich zwischen Todesfurcht und den Qualen des Lebens. Leben wollen sie nicht, und zu sterben wissen sie nicht. Schaffe dir also ein heiteres Leben, in dem du alle Besorgnis um dasselbe verbannest. Kein Gut frommt seinem Besitzer, außer auf dessen Verlust sein Gemüt gefasst ist. Keines Dinges Verlust aber ist leichter als dessen, das, wenn es verloren ist, nicht vermisst wird. Also gegen alles, was auch die Mächtigsten treffen kann, ermutige und verhärte dich. Über des Pompeius Kopf haben ein Unmündiger und ein Verschnittener das Urteil gesprochen. Über Crassus ein grausamer und übermütiger Parther. Ein Lepidus musste auf Kaisers Gaius Geheiß seinen Nacken dem Tribun Dexter darbieten, und Gaius selbst bot den seinigen dem Scheria. Niemanden hat das Glück so hoch gestellt, dass es ihm nicht ebenso vieles drohte, als es gewährte. Traue nicht dieser Windstille. In einem Augenblicke türmt sich das Meer auf. An demselben Tage, wo das Fahrzeug auf den Wellen spielte, ward es verschlungen. Bedenke, ein Räuber, ein Feind, kann das Schwert dir an die Kehle setzen, und es bedarf nicht einmal überlegener Gewalt. In jedes Sklaven Willkür steht dein Leben oder dein Tod. Ich behaupte, wer sein eigen Leben verachtet, ist des deinigen Herr. Erinnere dich an die Beispiele derer, denen offene Gewalt oder Arglist meuterischer Hausgenossen den Untergang gebracht, und du wirst finden, dass nicht wenigere fielen durch erboste Sklaven als durch den Zorn der Könige. Was kann dir also daran liegen, wie mächtig der sei, den du fürchtest, da das, weswegen du ihn fürchtest, jeder tun kann? Aber wenn ich dem Feinde in die Hände falle, so wird der Sieger mich zum Tode führen lassen. Zum Tode, ja, wohin du doch geführt wirst. Warum täuschest du dich selbst und wirst erst jetzt gewahr, was dir längst schon geschieht? Ich sage dir, seit deiner Geburt wirst du zum Tode geführt. Mit diesem und ähnlichem müssen wir unsere Seele beschäftigen, wenn wir in Ruhe jene letzte Stunde erwarten wollen, deren Furcht alle übrigen unruhig macht. Doch, damit ich schließe, hier hast du, was mir heute besonders gefiel, und auch dies ist einem fremden Garten entnommen. Großem Reichtum gleich ist eine nach dem Gesetz der Natur geordnete Armut. Jenes Gesetz der Natur aber, weißt du, welche Grenzen es uns bestimmt? Nicht zu hungern, nicht zu dürsten, nicht zu frieren. Um Hunger und Durst zu vertreiben, ist es nicht nötig, vor die Schwellen der Paläste sich zu lagern, hochmütige Blicke und eine beschimpfende Gnade sich gefallen zu lassen. Es ist nicht nötig, aufs Meer sich zu wagen oder den Fahnen zu folgen.

einer freundschaft, mit welcher man stirbt und für welche man stirbt. Manchen will ich dir nennen, dem es nicht an einem freunde, aber an der freundschaft fehlte. Dies kann nicht geschehen, wenn gleiche Richtung des Willens auf das Gute die Herzen zum Vereine zieht. Wie sollte es auch, da sie wissen, dass sie alles und besonders das Widrige gemein haben? Du kannst dir nicht vorstellen, welchen wichtigen Gewinn ich jeden Tag mir bringen sehe. Nun denn, sagst du, sende auch mir, was du an dir so wirksam erfahren. Ja, mich selbst verlangt, es alles in dich überzugießen, und schon darum freue ich mich, etwas zu lernen, damit ich's lehren könne. Und wie wird mich irgend etwas vergnügen, wie trefflich und heilsam es auch sei, wenn ich es für mich allein wissen soll? Würde mir alle Weisheit unter der Bedingung verliehen, sie verschlossen zu halten und nicht auszusprechen, ich würde sie zurückweisen. Keines Gutes Besitz ist ohne Mitgenossen erfreulich. Ich werde dir also die Bücher selbst schicken, und damit du nicht viele Mühe zu verwenden habest, das zerstreute Nützliche aufzusuchen, so werde ich Zeichen einlegen, um dich sogleich auf dasjenige zu führen, was meinen Beifall und meine Bewunderung hat. Doch das lebendige Wort und unser Zusammenleben wird dir noch mehr nützen als meine schriftliche Rede. Daher komm und siehe, denn einmal glauben die Menschen lieber ihren Augen als ihren Ohren, sodann ist lang der Weg durch Vorschriften, kurz und wirksam durch Beispiele. Kleanthes wäre nie ein Abbild des Zeno geworden, wenn er diesen nur gehört hätte. Er hatte mit ihm gelebt, er hatte sein Innerstes durchschaut, er hatte beobachtet, ob er nach seiner Lehre lebte. Plato und Aristoteles und die ganze nach verschiedenen Seiten hin sich wendende Schar der Weisen hat mehr aus des Sokrates Charakter als aus seinen Worten gewonnen. Einen Metrodorus, Hamachus, Polyenus hat nicht Epikurs Schule, sondern sein Umgang zu großen Männern gemacht. Aber nicht darum allein berufe ich dich, dass du lernen, sondern auch, dass du mir nutzen sollest. Denn gar viel werden wir einer zu des anderen Besten beitragen. Indessen, weil ich dir dein kleines Taggeld schulde, so will ich dir sagen, welcher Satz bei Hekato mir heute Freude machte. Du fragst, sagt er, was ich gelernt habe, mein Freund zu sein. Er hat viel gewonnen, er wird nie allein sein. Wisse, ein solcher ist der Freund aller. Ende von sechster Brief. Siebenter Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Vermeide die Menge, vermeide ihre Schauspiele, zumal die blutigen, trachte nicht nach dem Beifall der vielen. Was du hauptsächlich zu meiden habest, fragst du mich? Das Menschengewühl, noch kannst du dich in dasselbe nicht mit sicherheit einlassen. Ich wenigstens will dir meine schwäche gestehen. Nie komme ich in derselben sittlichen verfassung nach hause, in welcher ich ausging. Manches, was ich in ordnung gebracht, wird aufgeregt, manches, was ich verbannt hatte, kehrt wieder. Wie den Kranken, die ein langdauerndes Siechtum so schwächte, daß sie nie ohne Schaden ins Freie gebracht werden können, also ergeht es uns, deren Gemüter aus langer Krankheit sich erholen. Feindlich wirkt der Verkehr mit der Menge. Keiner ist, der uns nicht einen Fehler empfähle oder aufdränge oder unvermerkt anhinge. Gewiß, je mehr des Volkes, in das wir uns mischen, desto größer ist auch die Gefahr. Nichts aber ist so schädlich für die guten Sitten, als vor irgendeinem Schauspiele zu sitzen. Denn alsdann beschleichen uns unter der Ergötzlichkeit die Laster um so leichter. Glaubst du es wohl? Ich kehre habgieriger zurück, eher süchtiger, sinnlicher, ja grausamer sogar und unmenschlicher, weil ich unter Menschen war. Zufällig geriet ich des Mittags in das Theater, Scherze erwartend und witzige Einfälle und irgendeine Erheiterung, wobei der Menschen Augen von Menschenblut ausruhen möchten. Ich fand das Gegenteil. Alles vorangegangene Kämpfen war Barmherzigkeit gewesen. Keine ergötzlichen Künste mehr, reines Gemetzel ist es jetzt. Sie haben nichts, um sich zu decken, mit dem ganzen Körper dem Streiche bloßgestellt, führen sie keinen Hieb umsonst. Dergleichen sehen die meisten lieber, als die ordentlichen Paare kunstmäßiger Fechter. Und wie sollten sie nicht? Hier wehrt kein Helm, kein Schild den Stahl ab. Wozu denn Schutz wären, wozu Fechterkünste? Alles dergleichen hält den Tod nur auf. Des Morgens wirft man Menschen den Löwen und Bären, des Mittags ihren Zuschauern vor. Wer eben gemordet, wird zum Morde einem andern vorgeworfen. Den Sieger spart man zu einem dritten Totschlag. Das Ende für alle Kämpfende muß der Tod sein. Mit Feuer und Schwert geht man zu Werke. Und so treibt man's, bis der Kampfplatz leer ist. Aber dieser hat einen Straßenraub begangen. Nun, so hatte er verdient, gehangen zu werden. Jener hat einen Menschen ermordet. Wer mordete, verdient dasselbe zu erleiden. Aber was hast du verdient, Elender, dieses mit anzusehen? Hau ein, prügle, brenne ihn. Warum rennt er so zaghaft dem Schwert entgegen? Warum haut dieser so gar nicht herzhaft drein? Warum stirbt jener so ungern? Mit Knüttelschlägen werden sie ins Blutbad getrieben, um mit nackter, entgegengehaltener Brust die wechselseitigen Hiebe zu empfangen. Die Spiele sind ja unterbrochen, indessen werden Menschen geschlachtet, damit nicht gefeiert werde. Aber sehet ihr denn nicht, dass böse Beispiele auf diejenigen zurückwirken, die sie geben? Danket den unsterblichen Göttern, dass ihr den grausam sein lehret, der es nicht lernen kann. ferne haltend vom volke muß man das zarte im guten noch zu wenig feste gemüt. Leicht tritt man zur mehrheit über. Einen Sokrates, Cato und Laelius sogar hätte eine unähnliche menge aus ihrer haltung bringen können. So wenig wird irgend einer von uns, wie sehr wir bemüht sind, unserem gemüte die rechte verfassung zu geben, den andrang von lastern auszuhalten vermögen, die mit so mächtigem gefolge gegen uns anrücken. Ein einziges Beispiel der Schwelgerei oder der Habsucht stiftet viel Unheil. Ein Weichling, mit dem wir leben, entnervt uns allmählig und erschlafft uns. Ein reicher Nachbar macht unsere Begierden rege. Ein bösartiger Gefährte setzt auch an der reinsten und einfachsten Seele seinen Rost ab. Was aber, glaubst du, wird bei einem Gemüte werden, auf welches das ganze Volk seine Angriffe richtet? Notwendig müsstest du entweder nachahmen oder hassen. Beides aber ist zu meiden. Du sollst weder den Schlechten ähnlich werden, weil ihrer viele sind, noch der Feind der vielen, weil sie dir unähnlich sind. Ziehe dich in dich selbst zurück, so viel du kannst. Verkehre mit solchen, die dich besser machen werden. Lass solche sich an dich anschließen, die du besser machen kannst. So tritt eine Wechselwirkung ein. Man lernt, indem man lehrt. Lass dich also nicht von Ruhmbegierde, um der Welt dein Talent zu offenbaren, in die Mitte des Volkes führen, dass du ihm Vorlesungen haltest oder Unterredungen. Ich wollte selbst, du tätest dies, wenn du eine Ware hättest, die dieser Pöbel brauchen könnte. Niemand ist, der dich begriffe. Vielleicht, dass einer oder der andere dir aufstieße. Allein auch diesen wirst du erst heranbilden und anleiten müssen, damit er dich begreifen lerne. Für wen aber habe ich das alles gelernt? Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben. Du hast es für dich gelernt. Aber damit ich heute nicht für mich allein gelernt habe, so will ich dir drei mir aufgefallene, vortreffliche Aussprüche ungefähr desselben Sinnes mitteilen. Mit dem einen derselben mag dieser Brief seine Schuld bezahlen, die beiden anderen empfange als Vorausbezahlung. Demokritus sagt, einer gilt mir für das Volk und das Volk für einen. Gut, antwortete auch jener, wer es gewesen ist ungewiß, der auf die Frage, was er beabsichtige, bei so großem Fleiß in einer Kunst, die er nur bei sehr wenigen an den Mann bringen würde, sagte, mir genügen wenige, mir genügt einer, mir genügt auch gar keiner. Vortrefflich ist endlich dieser dritte Satz, den einst Epikurus an einen seiner wissenschaftlichen Freunde schrieb. Dies nicht für die vielen, sondern für dich, denn wir sind einer dem andern Publikum genug. Solches, mein Lucilius, musst du in deiner Seele niederlegen, um die aus dem Beifall der Menge entspringende Lust zu verachten. Viele loben dich. Hast du Grund, mit dir zufrieden zu sein, wenn du der Mann bist, den die vielen verstehen?

das griechische wort kurz mit einem worte ausdrücken und im patientia sagen will denn man kann darunter gerade das gegentheil von dem was man ausdrücken wollte verstehen wir wollen mit impatiens denjenigen bezeichnen der jede empfindung von leiden für nichts achtet und man wird sich dabei einen menschen denken der gar kein übel leiden vertragen könne siehe also zu ob es nicht angemessener sein wird von einer unverwundbaren seele zu sprechen von einer seele die über alles leiden hinaus ist das ist der unterschied zwischen uns und jenen unser weiser besiegt zwar jedes ungemach aber er empfindet es der ihrige empfindet es nicht einmal darin kommen wir mit ihnen überein daß der weise sich selbst genug sei allein einen freund einen nachbar einen hausgenossen will er dennoch haben wiewohl er sich selbst genügt und siehe wie sehr er sich selbst genug ist ihm genügt bisweilen schon ein teil seiner selbst wenn eine krankheit oder ein feind ihn um eine hand gebracht wenn ein unfall ihm ein auge ausgestoßen so begnügt er sich mit dem was ihm übrig geblieben und ist bei beschädigtem und verstümmeltem leibe so vergnügt als er bei unverletztem war lieber will er zwar daß ihm nichts fehle aber fehlt ihm etwas so vermißt er es nicht insoweit ist der weise sich selbst genug nicht daß er ohne freund sein will sondern daß er es kann ich sage er kann es denn wenn er ihn verloren so trägt er es mit gleichmut ohne freund wird er übrigens nie sein er hat es in seiner gewalt wie schnell er ihn ersetzen will wie ein phidias dem eine bildsäule verdorben worden sich sofort eine andere schaffen wird so wird auch er der meister in der kunst freundschaften zu stiften einen anderen an die stelle des verlorenen setzen du fragst wie er so schnell einen freund sich verschaffen könne ich will es dir sagen wenn du es zufrieden sein wirst daß ich dir nur gleich meine gebühr entrichte und für diesen brief die rechnung mit dir abschließe hekato sagt ich will dir ein liebesmittel anzeigen keinen trank kein kraut nicht den spruch irgend einer zauberin es heißt willst du geliebt sein so liebe aber nicht nur eine freundschaft die schon alt und bewährt ist gewährt großen genuß sondern auch das erwerben und schließen einer neuen wie sich verhält der einerntende landmann zum aussäenden also auch der welcher sich einen freund schon erworben zu dem der ihn erst erwirbt der philosoph attalus pflegte zu sagen einen freund gewinnen sei angenehmer als einen besitzen wie es für den künstler angenehmer sei zu malen als gemalt zu haben der künstler dessen sorgsamer sinn ganz mit seinem werke beschäftigt ist empfindet hohen genuß in dieser beschäftigung selbst sein vergnügen ist nicht mehr dasselbe wenn er von dem vollendeten werke die hand abgezogen hat dann genießt er nur der frucht seiner kunst er genoß der kunst selbst während er malte fruchtreicher ist die reifere jugend unserer söhne aber lieblicher ihre kindheit. Kehren wir nun zu unserem satze zurück. Der weise will, auch wenn er sich selbst genügt, gleichwohl einen freund haben, wäre es auch aus keinem anderen grunde als um freundesliebe zu üben, damit eine so wichtige tugend nicht brach liege. Nicht wie Epikur in dem oben erwähnten Briefe sagt, um jemand zu haben, der ihm zur Seite sitze, wenn er krank liegt, oder ihm, wenn er gefangen ist oder Not leidet, mit Hülfe beispringe, sondern um jemand zu haben, an dessen Krankenbette er selber sitze, den er, wenn feindliche Wachen ihn umringen, in Freiheit setze. Wer nur sich berücksichtigt und um seiner willen eine Freundschaft schließt, denkt schlecht. Wie er anfängt, so wird er enden. Er hat sich einen Freund verschafft, der ihn gegen Fesseln schützen soll. Sobald die Kette klirrt, wird er davongehen. Das sind die Freundschaften, welche das Volk die Zeitwährenden nennt. Wer um des Nutzens willen angenommen worden, wird so lange gefallen, als er nützen kann. So kommt es, daß ein Schwarm von Freunden die Glücklichen umlagert, um die Gestürzten her ist's gar einsam. Wo der Freunde eine Prüfung wartet, machen sie sich davon. So kommt es, daß wir so viele abscheuliche Beispiele haben von solchen, die ihren Freund aus Furcht im Stich ließen, oder solchen, die ihn aus Furcht verrieten. Es kann nicht fehlen, das Ende muß zum Anfang passen. Wer eines Freund zu werden angefangen, weil es ihm so vorteilhaft war, dem wird, wenn ihm an der Freundschaft noch sonst etwas außer ihr selbst gefällt, auch irgendein Preis gegen sie gefallen. Wozu gewinne ich mir einen Freund? Um jemand zu haben, für den ich sterben kann, jemand zu haben, den ich in die Verbannung begleite, für dessen Leben ich das meinige einsetze, dem ich mich opfere. Was du meinst, ist nicht Freundschaft, sondern Spekulation, die nur ihrem Vorteil nachgeht und berechnet, was zu gewinnen sei. Ungezweifelt hat der Affekt der Liebe Ähnlichkeit mit der Freundschaft. Man könnte jenen eine rasend gewordene Freundschaft nennen. Liebt nun wohl jemand aus Gewinnsucht oder um Ehre und Ruhm zu erlangen? Die Liebe an und für sich, alles andere hintansetzend, entzündet in den Herzen das Verlangen nach dem schönen Gegenstande, nicht ohne die Hoffnung auf gegenseitige Zärtlichkeit. Und nun die Ursache, aus welcher der unedlere Affekt entsteht, sollte die edlere sein. Doch es handelt sich ja hier nicht darum, ob die Freundschaft um ihrer selbst oder irgendeines anderen Zweckes willen wünschenswert sei. Ist sie es um ihrer selbst willen, so kann mit ihr in Verbindung treten, auch wer sich selbst genug ist. Und wie wird er mit ihr in Verbindung treten? Als mit einem Gegenstande von höchster Schönheit, nicht von Gewinnsucht befangen, auch nicht geschreckt durch den Wechsel des Schicksals. Es entkleidet die Freundschaft ihrer hohen Würde, wer sie nur auf den Fall des Glückes stiftet. der weise ist sich selbst genug. Dieser satz, mein lucilius, wird von den meisten sehr falsch ausgelegt. Man schließt den weisen von allen seiten aus und drängt ihn auf sich selbst zurück. Allein man muß unterscheiden, wozu und wie weit dieser satz verbindlich macht. Der weise ist sich selbst genug, um glücklich zu leben, nicht um zu leben. Denn zu diesem letzteren bedarf er noch vieler anderer Dinge, zu jenem nur einer gesunden und erhabenen Seele, welche auf den Glückswechsel herabsieht. Noch will ich dich auf eine Unterscheidung von Chrysippus aufmerksam machen. Er sagt, dem Weisen mangelt nichts, dennoch braucht er manche Dinge. Der Unweise braucht nichts, denn er weiß nichts zu gebrauchen, aber ihm mangelt alles. Der Weise braucht Hände, Augen und vieles andere, was das tägliche Leben erfordert, aber ihm mangelt nichts. Denn Mangel wird gesagt von einem notwendigen Bedürfnisse, und der Weise kennt kein solches. Also, so sehr er sich selbst genug ist, braucht er doch Freunde, und er wünscht, deren möglichst viele zu haben, nicht um glücklich zu leben, denn er lebt auch ohne Freunde glücklich. Das höchste Gut bedarf keiner äußeren Hilfsmittel, es wird im Innern gepflegt, es besteht ganz in sich selbst. Dem Zufall beginnt unterworfen zu sein, wer einen Teil seiner selbst außer sich sucht. Doch, wie wird es mit dem Leben des Weisen stehen, wenn er von Freunden verlassen im Gefängnisse liegt oder einsam unter einem fremden Volke sich befindet oder auf langwieriger Seefahrt zurückgehalten oder an ein ödes Gestade geworfen wird? Wie mit dem Leben Jupiters, wenn die Welt sich aufgelöst haben, alle Götter in einen übergegangen sein werden, die Natur einen Stillstand machen und Jupiter seinen Gedanken hingegeben in sich ruhen wird. So auch der Weise. Er birgt sich in sich selbst, er ist mit sich allein. Solange er nun freilich nach eigenem Gefallen seine Lage einrichten kann, tut er es und ist dabei sich selbst genug. Er vermählt sich und ist sich selbst genug, wird Vater, doch ist er sich selbst genug. Gleichwohl wird er nicht leben wollen, müsste er ohne Menschen leben. Zur Freundschaft zieht ihn nicht eigener Vorteil, sondern ein natürlicher Reiz hin. Denn wie nach anderen Dingen ein gewisses süßes Verlangen uns angeboren ist, so auch nach der Freundschaft. Wie die Einsamkeit uns zuwider ist, dagegen aus Verlangen nach Geselligkeit der Mensch dem Menschen sich anschließt, so ist es auch ein von Natur uns inwohnender Trieb, der uns Freunde wünschen lässt. Nichtsdestoweniger, wiewohl er aufs Zärtlichste seine Freunde liebt, wiewohl er sie so hoch als sich selbst, ja noch höher hält, wird er doch all sein Gut auf sich selbst beschränken und sagen, was einst Stilpo sagte, derselbe Stilpo, gegen welchen Epikurs Brief gerichtet ist. Seine Vaterstadt war erstürmt, er hatte seine Kinder, seine Gattin verloren, einsam und doch glücklich verließ er die große brandstätte und als demetrius der seinen beynamen polyorcetes von der stätte verwüstung trug ihn fragte ob er verlust erlitten hätte sprach er ich habe alle meine güter bey mir o ein mann voll kraft und muth er hat seines feindes sieg besiegt ich habe nichts verloren war seine antwort und so hat er ihn zu zweifeln genöthigt ob er gesiegt habe ich habe das meine alles bey mir meine tugend meinen rechtlichen sinn meine weisheit und eben das daß ich nichts für ein gut halte was man mir nehmen kann wir sehen mit verwunderung gewisse tiere welche ohne sich zu beschädigen mitten durch das feuer gehen um wie viel wunderwürdiger ist der mann der unverletzt und unbeschädigt durch todeswaffen trümmer und flammen wandelt du siehest wie viel leichter es ist ein ganzes volk als einen mann zu überwinden dies wort hat er mit dem stoiker gemein der auch wie jener seine güter unberührt durch eingeäscherte städte trägt er ist sich selbst genug in diese grenze schließt er seine glückseligkeit ein und glaube nicht daß nur wir stoiker eine so großartige sprache führen sogar stilpons tadler epikurus hat eine ähnliche äußerung getan die du als eine zugabe hinnehmen magst wiewohl ich mich für heute schon abgefunden habe epikurus sagt wem das seine nicht das herrlichste dünkt der ist unglücklich und wäre er herr der ganzen welt oder wenn es so ausgedrückt dir besser scheint denn wir haben uns an die gedanken nicht sklavisch an die worte zu halten unglücklich ist wer sich nicht für den glücklichsten hält und wenn er der ganzen welt geböte und damit du dich überzeugest daß diese ansicht eher eine allgemeine ist welche der natürliche verstand selbst ausspricht so finden wir bei dem komiker syrus die worte nicht glücklich ist wer es zu sein nicht glauben will denn was liegt daran wie dein zustand beschaffen sei wenn du ihn selbst für schlimm hältst wie aber hör ich dich fragen wenn jener mensch der mit schanden reich ist welcher herr ist vieler aber noch mehrerer sklave sagt er sei glücklich wird er es dadurch daß er es glaubt nicht was er sagt sondern was er fühlt entscheidet und nicht was er heute sondern was er immer fühlt du darfst aber nicht befürchten daß ein so wichtiges gut an einen unwürdigen komme außer dem weisen gefällt keinem das seine jeder tor leidet an selbstüberdruß ende von neunter brief zehnter brief von seneca diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz was dazu gehöre ohne schaden mit sich allein zu sein so ist es ich ändere meine meinung nicht fliehe die menge fliehe die wenigen fliehe selbst einen ich wüßte keinen, mit welchem ich dich in gemeinschaft sehen möchte. Und siehe, was ich für eine meinung von dir gefaßt, ich wage, dich dir anzuvertrauen. Krates, der schüler desselben Stilpo, dessen ich in meinem letzten briefe gedacht, sah einst einen jüngling auf einem einsamen Spaziergange und fragte ihn, was er da so allein mache. Ich spreche mit mir selbst, war seine Antwort. So bitte ich dich, versetzte Krates, sei auf deiner Hut und nimm dich wohl in Acht, dass du nicht mit einem schlechten Menschen sprechest. Auf tief bekümmerte Menschen und solche, die in Furcht schweben, pflegen wir Acht zu geben, dass sie die Einsamkeit nicht missbrauchen. Es gibt keinen Unweisen, der sich selbst überlassen werden darf. Dann brüten sie über bösen Anschlägen, dann bereiten sie andern oder sich selbst Gefahren für die Zukunft. Dann gehen sie nacheinander ihre strafbaren Gelüste durch, dann malt sich das Herz alles das aus, was Furcht oder Scham geheim gehalten. Dann wird die Verwegenheit genährt, die Wollust gereizt, die Rachsucht gestachelt. Endlich der einzige Vorteil, welchen die Einsamkeit hat, keinem etwas anzuvertrauen, keinen Angeber fürchten zu müssen, geht für den Toren verloren. Er verrät sich selbst. Nun siehe, was ich von dir hoffe, oder vielmehr, was ich mir verbürge, denn Hoffnung ist der Name eines ungewissen Gutes. Ich finde keinen, mit welchem ich dich lieber zusammen sehen möchte, als mit dir selbst. Noch gedenke ich jener Augenblicke, wo du Worte hinwarfst voll Seelengröße, voll Stärke. Glückwünschend sprach ich alsbald zu mir selbst, das geht nicht nur so von den Lippen, solche Äußerungen haben ein Fundament. Dieser Mensch ist nicht einer aus dem Volke, er trachtet nach dem Bessern. So rede, so lebe. Siehe zu, dass nichts dich niederdrücke. Deine alten Wünsche magst du den Göttern erlassen, wünsche ganz und gar andere Dinge. Bitte um gute Gesinnung, um Gesundheit der Seele und hiernächst des Leibes. Wie solltest du nicht oft solche Wünsche tun? Getrost bitte zu Gott, es ist nichts Fremdes, um was du bittest. Aber um nach meinem Brauche mit diesem Briefe ein kleines Geschenk zu senden, wie wahr ist, was ich bei Athenodorus fand. Dann erst darfst du glauben, von allen Leidenschaften erlöst zu sein, wann du es dahin gebracht hast, dass du Gott um nichts bittest, als was du vor aller Welt erbitten kannst. Allein, wie groß ist die Torheit der Menschen, die schmählichsten Wünsche flüstern sie den Göttern zu. Sie würden verstummen, wollte man sie belauschen, und was sie die Menschen nicht wollen wissen lassen, tragen sie den Göttern vor. Also dürfte wohl eine heilsame Lehre die sein, lebe so mit den Menschen, als ob die Gottheit es sähe, sprich so mit der Gottheit, als ob die Menschen es hörten. Ende von 10. Brief. Elfter Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Schamröte. Naturfehler lassen sich nicht völlig ändern. Man nehme in Gedanken musterhafte Männer zu Zeugen aller seiner Handlungen. Ich unterhielt mich mit deinem Freunde, einem jungen Manne von guter Gemütsanlage. Gleich das erste Gespräch verriet, welche Vorzüge des Herzens und Geistes er besitzt und welche Fortschritte er schon gemacht hat. Er gab mir einen Vorschmack, dem er entsprechen wird. Denn er sprach mit mir nicht vorbereitet, sondern unversehens überrascht. Auch nachdem er sich gesammelt hatte, konnte er sich doch seiner Verschämtheit, ein gutes Zeichen an einem Jüngling, kaum entschlagen. Er war über und über rot geworden. Diese Röte wird ihn, so viel ich vermute, auch wenn er sich gekräftigt und aller seiner Fehler sich entäußert haben wird, auch als Weisen noch begleiten. Keine Weisheit vermag Naturfehler des Körpers oder der Seele zu beseitigen. Was angeschaffen und angeboren ist, kann durch Kunst vermindert, nicht überwunden werden. Es gibt Männer voll Festigkeit und Kraft, welchen, gleich Erschöpften und Erhitzten, im Angesicht der Volksgemeinde der Schweiß ausbricht. Anderen zittern die Knie, wenn sie öffentlich reden sollen, anderen klappern die Zähne, ihre Zunge stammelt, ihre Lippen beben. Dergleichen wird weder durch Anweisung noch durch Übung verbannt. Die Natur übt ihre Macht und mahnt durch solche Schwächen auch die Stärksten an sich. Dahin gehört auch diese Röte, welche unversehens sogar Männer von großer Charakterstärke überläuft. Stärker freilich tritt sie bei Jünglingen zutage, die mehr Lebenswärme und eine zartere Stirne haben. Nichtsdestoweniger befällt sie auch viel erfahrene Greise. Es gibt Leute, die nie mehr zu fürchten sind, als wenn sie rot geworden, als ob sie damit alle Verschämtheit abgelegt hätten. Sulla übte seine Gewalt am grausamsten, wenn ihm das Blut in das Gesicht getreten war. Es gab kein zarteres Gesicht als das des Pompeius. Immer errötete er in Gegenwart vieler, zumal wenn er vor dem Volke sprach. Noch erinnere ich mich, wie Fabianus errötete, als er, um ein Zeugnis abzulegen, in den Senat eingeführt ward, und diese Verschämtheit stand ihm ungemein gut. Nicht Schwäche des Geistes war's, was dieses bewirkte, sondern das Ungewohnte der Lage. Der Ungeübte wird dadurch, wenn seine körperliche Anlage leicht dazu hinneigt, wenn auch nicht außer Fassung gebracht, doch bewegt. Denn während andere ein gutes, ruhiges Blut haben, besitzen diese ein leicht aufwallendes, bewegliches, das schnell ins Gesicht tritt. Keine Weisheit vermag, wie gesagt, dies zu vertreiben. Sonst hätte sie ja die Natur selbst in ihrer Gewalt, wenn sie alle Gebrechen austilgen könnte. Was die angeborene körperliche Beschaffenheit, das Temperament mit sich bringt, wird haften bleiben, wie viel und lange auch das Gemüt sich zu regeln bemüht war. Nichts dergleichen lässt sich beseitigen, so wenig als herbeiziehen. Bühnenkünstler, welche die Affekte nachahmen, Furcht und Angst ausdrücken, Traurigkeit darstellen, geben sich das Ansehen der Scham durch allerhand Zeichen. Sie senken das Haupt, dämpfen die Stimme, heften die Blicke niederwärts zur Erde. Nur die Röte können sie sich nicht erzwingen. Diese kann man weder hindern noch annehmen. Gegen dergleichen Dinge verspricht die Weisheit nichts und vermag nichts. Sie gehören sich selbst an, und ungeheißen kommen sie, ungeheißen gehen sie. Aber nun fordert dieser Brief seinen Schlusssatz, hier ein schöner und heilsamer, den du deinem Herzen einprägen mögest. Wir müssen uns irgendeinen edlen Mann aussuchen, den wir stets vor Augen haben, damit wir leben, als schaue er uns zu, und immer handeln, als sehe er es. Dies ist Epikurs Lehre, mein Lucilius. Er gibt uns einen Hüter, einen Sittenaufseher, und er tut recht daran. Eine große Zahl von Sünden fällt weg, wenn dem Sünder ein Zeuge zur Seite steht. Trage einen im Herzen, um ihn mit einer Scheu zu verehren, die auch dein Innerstes heilige. O glücklich der, welcher nicht nur durch seine Gegenwart, sondern an welchen schon der Gedanke bessert. Glücklich aber auch der, welcher einen so zu scheuen weiß, dass er sich schon nach dessen Andenken regelt und bildet. Wer einen andern so verehren kann, wird bald selbst verehrungswürdig sein. Wähle dir also einen Cato, oder, wenn dir dieser zu schroff sein sollte, wähle einen Mann von milderem Sinne, einen Laelius. Wähle irgendeinen, dessen Wandel und Rede dir gefiel, der eine liebenswürdige Seele in seinen Mienen trug. Ihn, deinen Hüter, dein Musterbild, halte fortwährend deinen Blicken vor. Ich sage dir, wir bedürfen jemandes, nach welchem sich unser Charakter bilde. Ohne Richtschnur wirst du das Verkehrte nicht ins Gleiche bringen. Ende von 11. Brief. Zwölfter Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die eilende Zeit und ihr weiser Gebrauch. Wohin ich mich wende, erblicke ich Beweise meines Alters. Ich war auf mein Gut gekommen und beklagte mich über die Kosten des baufälligen Landhauses. Der Verwalter versicherte, die Schuld liege nicht an einer Vernachlässigung von seiner Seite. Er tue alles, allein das Gebäude sei alt, und diese Villa war unter meinen Händen entstanden. Was wird's mit mir werden, wenn Mauersteine so alt als ich schon mürbe sind? Voll Verdruß ergreife ich die nächste Gelegenheit, mich auszulassen. Es ist offenbar, sage ich, diese Plantanen werden vernachlässigt. Sie haben kein Laub. Wie knotig und verschrumpft sind die Zweige, wie verkümmert und dürr die Stämme. Das wäre nicht so, wenn man ihren Boden umher auflockerte, wenn man sie begösse. Der Mann schwört, bei meinem schutzgeist, er thue alles, er lasse es nirgends an seiner sorgfalt fehlen, allein die platanen seien schon alt. Unter uns gesagt, ich selbst hatte sie gepflanzt, ich hatte ihre ersten blätter gesehen. Zur türe gewendet frage ich: Wer ist der alte da? Mit recht ist er an die türe gestellt, er schaut schon hinaus. Wo hast du doch den her? Wie konnte dir's vergnügen machen, eine fremde leiche aufzunehmen? Aber jener fragte mich: Kennst du mich nicht? Ich bin Felicio, dem du die Bilderchen zu bringen pflegtest, des Verwalters Philositus Sohn, dein Liebling. Der Mensch ist verrückt, versetzte ich. Er war noch ein kleiner Knabe, als er mein Liebling geworden. Das kann ganz wohl sein, er verliert nur eben seine Zähne. So verdanke ich es meinem Landgute, daß es mir, wohin ich blicken mochte, mein hohes Alter unter die Augen gestellt hat. Heißen wir es willkommen, dieses Alter, halten wir es lieb und wert. Es ist reich an Genuß, wenn wir es zu nützen wissen. Die Früchte schmecken am süßesten, wenn sie zu Ende gehen. Am reizendsten ist der Knabe, der eben aufhört, Knabe zu sein. Dem Zecher schmeckt am besten der letzte Schluck, der ihn deckt, der seine Trunkenheit vollendet. Das Lieblichste, was jede Lust in sich hat, spart sie auf das Ende. Das angenehmste Lebensalter ist das, welches sich schon abwärts neigt, doch noch nicht jählings stürzt. Und auch jenes, das auf der letzten Stufe steht, hat, dünkt mich, seine Genüsse, oder es tritt an deren Stelle eben das, keiner Genüsse zu bedürfen. Wie wohltuend, seine Begierden müde gemacht und hinter sich gelassen zu haben. Aber es ist lästig, sagst du, den Tod so nahe vor sich zu sehen. Fürs Erste muß ihn der Jüngling so gut vor Augen haben als der Greis, denn wir werden nicht nach Altersklassen abgerufen. Sodann ist ja niemand so alt, daß es ihm frevel wäre, noch auf einen Tag zu hoffen. Ein Tag aber ist eine Stufe des Lebens. Die ganze Lebenszeit besteht aus Teilen und Kreisen, von welchen die weiteren sich um die engeren schließen. Der äußerste, der alle übrigen umfasst und einschließt, zieht sich von der Geburtsstunde bis zum letzten Tage. Ein anderer schließt die Jahre des Jünglingsalters ein. Ein dritter ist, der die ganze Kindheit umfangend begrenzt. Hierauf der Jahreskreis selbst, der alle die Zeiten in sich begreift, aus deren Vervielfältigung das Leben sich zusammensetzt. Den Monat umgürtet ein engerer Zirkel und den engsten Umkreis hat der Tag. Doch auch dieser zieht sich vom Anfang bis zum Ende, vom Aufgange bis zum Niedergange. Daher sagte Heraklitus, der den Beinamen Skotinus von seiner dunkeln Sprache hatte: Ein Tag ist gleich allen. Dies nahm der eine so, der andere anders. Einer sagte: Ein Tag ist allen übrigen gleich an Stunden, und er hat nicht unrecht, denn wenn der tag ein zeitabschnitt ist von 24 stunden, so müssen notwendig alle tage unter sich gleich sein, weil die nacht hat, was der tag verloren. Ein anderer sagt, ein tag ist allen gleich, vermöge ihrer ähnlichkeit, denn auch der längste zeitraum hat nichts, was man nicht auch in dem einzelnen tage anträfe, licht und nacht, und bald länger, bald kürzer, je nach dem wechselnden kreislaufe der welt, macht er nur mehrere solcher Abschnitte, nicht verschiedene. Man richte also jeden Tag so ein, als ob er die Reihe schlösse, die Summe der Lebenstage vollmachte. Pacuvius, der Syrien durch langen Missbrauch zu seinem Eigentum gemacht hatte, ließ sich, wenn er beim Zechgelage und bei üppigem Schmause sich selbst gleichsam das Totenopfer gebracht, von der Tafel in das Schlafgemach tragen, während unter dem Geklatsche der Genossen seiner Lüste zur Musik gesungen ward: Es ist ausgelebt, es ist ausgelebt. Und jeden Tag begrub er sich so. Was dieser bei bösem Gewissen tat, das wollen wir bei gutem tun und schlafen gehend froh und freudig sprechen. Ja, ich lebt und vollbrachte den Lauf vom Geschicke beschieden. Fügt die Gottheit den morgenden Tag noch hinzu, so nehmen wir ihn fröhlich an. Der ist der glücklichste, sorgenfreieste Besitzer seiner selbst, der den Morgen ohne Unruhe erwartet. Wer sagen kann, ich habe gelebt, steht täglich zum Gewinn auf. Doch ich muss jetzt meinen Brief beschließen. Und wie, fragst du? So ohne allen Sparpfennig soll er in meine Hände kommen. Sei unbesorgt, er bringt etwas mit. Doch warum sage ich etwas? Er bringt viel, denn was wäre köstlicher als die Worte, die ich ihm für dich mitgebe? Es ist ein Übel, in Not zu leben, aber in Not zu leben ist nie Not. Und warum es nie Not sei? Von allen Seiten führen der Wege viele zur Freiheit, kurze und leicht zu wandelnde. Danken wir der Gottheit, dass niemand im Leben gehalten werden kann. Die Not selbst können wir niedertreten. Epikurus sagte dies, entgegnest du. Was tust du mit fremdem Gute? Was wahr ist, gehört mir. Ich bleibe dabei, den Epikur dir vorzuführen, damit die, welche nur auf die Worte ihres Meisters schwören und nicht fragen, was einer sagt, sondern wer es sagt, wissen mögen. Was gut ist, sei Gemeingut. Ende von 12. Brief. Dreizehnter Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Mittel wider die Furcht. Ich weiß, dass du Mut hast, noch ehe du dich mit heilsamen und alles harte überwindenden Weisheitslehren ausrüstetest, warest du mit dir selbst zufrieden dem Schicksale gegenüber. noch weit mehr aber, nachdem du mit demselben wirklich in kampf geraten und deine kräfte versucht hast, auf die man sich nie sicher verlassen kann, solange nicht vieles mißliche von da und dort erschienen und uns bisweilen wirklich recht nahe getreten ist. So erst wird der echte Mut, der nie in fremde Willkür geraten wird, bewährt. Dies ist sein Probierstein. Nie wird der Athlete, der noch keinen blauen Fleck bekam, großes Feuer mit auf den Kampfplatz bringen. Der aber sein Blut schon gesehen, dessen Zähne knackten unter Faustschlägen, der, niedergerungen, des Gegners Last auf seinem Leibe trug, dem, obwohl er sank, der Mut nicht sank, der, so oft er fiel, trotziger sich wieder erhob, der schreitet mit großer Hoffnung in den Kampf. Und nun, um dies Gleichnis zu verfolgen, schon oft lastete das Schicksal über dir, und doch ergabst du dich ihm nicht, sondern sprangst empor und stelltest dich nur um so fester wieder auf. Denn Tapferkeit, die man angreift, steigert sich. Doch, wenn du willst, empfange auch von mir einige Hilfsmittel, mit welchen du dich verwahren mögest. Der Dinge, die uns schrecken, mein Lucilius, sind mehr als die uns drücken, und öfter leiden wir in der Einbildung als in der Wirklichkeit. Ich rede zu dir nicht die stoische Sprache, sondern eine mehr herabgestimmte. Denn wir Stoiker sagen, alles das, was Seufzer auspresst und Wehklagen, ist unbedeutend und nicht zu achten. Aber lassen wir diese großen Worte, so wahr sie bei den Göttern sind. Nur diese Lehre gebe ich dir. Sei nicht unglücklich vor der Zeit, denn wofür dir bangt, weil es dir droht, das wird vielleicht nie kommen, ist wenigstens noch nicht da. Einiges quält uns mehr, als es soll, anderes quält früher, als es soll, wieder anderes quält, was uns überhaupt nicht quälen sollte. Entweder wir vergrößern unsern Schmerz, oder wir erdichten ihn, oder wir nehmen ihn voraus. Jener erste Punkt bleibe, weil über die Sache erklärter Streit obwaltet, für jetzt ausgesetzt. Denn was ich unbedeutend nenne, wirst du für das Ärgste halten. Ich kenne welche, die unter Geißelhieben lachen, und andere schreien auf bei einem Backenstreich. Später werden wir sehen, ob diese Dinge aus eigener Kraft oder durch unsere Schwäche stark sind. Nur das versprich mir, wenn die Leute herzulaufen und dich überreden wollen, dass du unglücklich seist, alsdann nicht zu beachten, was diese sagen, sondern was du empfindest, dein eigenes Gefühl in Beratung zu ziehen und dich selbst, der du ja, was dich angeht, am besten kennest, zu fragen, was ist es doch, dass diese weinen über mich, dass sie so ängstlich tun, dass sie sogar mich zu berühren fürchten, als ob mein Unglück auf sie überspringen könnte. Ist etwa hier ein Übel, oder ist die Sache mehr verrufen als schlimm? Frage dich selbst, gräme ich mich vielleicht und bekümmere ich mich ohne ursache und mache etwas zu einem übel was es nicht ist aber du fragst wie soll ich inne werden ob nichtig oder wirklich ist was mich ängstigt darüber laß dir diese regel geben wir quälen uns entweder über gegenwärtiges oder über zukünftiges oder über beides zugleich über das gegenwärtige ist das urteil leicht ist dein körper frei ist er gesund und schmerzt dich keine kränkung so erwarten wir was da kommen wird für heute hat es nichts auf sich aber das schlimmre steht noch bevor fürs erste untersuche ob sichere merkmale vorhanden sind von einem kommenden übel denn meistens sind es vermutungen die uns zu schaffen machen und was kriege zu entscheiden pflegt und weit mehr noch über einzelne entscheidet das gerücht treibt sein spiel mit uns ja mein Lucilius, zu eilig treten wir dem Wahne bei. Wir prüfen nicht, was uns in Furcht setzt, und untersuchen es nicht, sondern zittern und wenden den Rücken, wie die, welche eine Staubwolke von einer Viehherde aufgejagt aus dem Feldlager treibt, oder die irgendein Gerede ohne Gewehrsmann ausgesprengt in Schrecken versetzt hat. Sonderbar, das Grundlose ist es mehr, was uns bestürzt macht. Das Wirkliche hat sein Maß, aber was im Ungewissen liegt, ist ein Spiel der Vermutungen eines zagenden Gemütes. Keine Furcht ist daher so verderblich, so unheilbar als die eines kranken Gehirns. Jede andere ist unvernünftig, aber diese ist unsinnig. Untersuchen wir also die Sache genauer. Es ist wahrscheinlich, dass ein Übel erfolgen wird. Aber wahr ist es darum noch nicht. Wie vieles ist unerwartet gekommen, wie vieles Erwartete ist nie erschienen. Auch wenn es wirklich bevorsteht, was hilft es, seinem Schmerz entgegenzugehen? Du wirst ihn früh genug empfinden, wenn er einmal da sein wird. Bis dahin versprich dir das Bessere. Was du damit gewinnest? Zeit. Vieles kann inzwischen eintreten, wodurch die heranrückende Gefahr, so nahe sie dir gekommen, aufgehalten, gehoben oder auf ein anderes Haupt abgeleitet werden kann. Mitten aus Flammen öffnet sich oft ein rettender Ausweg. Manchen haben sinkende Trümmer sanft zur Erde getragen. Nicht selten ward dem Schwert noch über dem Nacken Einhalt geboten. Mancher überlebte seinen Henker. Auch das Unglück behauptet seinen Unbestand. Vielleicht tritt es ein, vielleicht tritt es nicht ein. Inzwischen ist es noch nicht da. Drum stelle dir das Bessere vor. Oft, ohne das Vorzeichen erschienen, welche ein Unheil verkündigten, schafft die Seele sich nichtige Bilder oder wendet ein Wort von zweifelhafter Bedeutung ins Schlimme oder denkt sich den Groll eines anderen größer, als er ist, und fragt nicht, wie sehr er erzürnt sei, sondern was der erzürnte vermöge. Es wäre kein grund mehr im leben zu verweilen, es wäre des elendes kein maß, wenn man fürchtete, was man alles fürchten könnte. Hier helfe die weisheit, hier setze dich mit starkem geiste auch über die furcht des augenscheinlichen weg, wo nicht, so vertreibe Schwäche mit Schwäche und dämpfe die Furcht mit der Hoffnung. Von allem, was wir fürchten, ist nichts so gewiss, dass es nicht noch gewisser wäre, dass das Gefürchtete ausbleiben und die Hoffnung uns täuschen kann. Also Hoffnung und Furcht prüfe genau, und so oft alles ungewiss ist, begünstige dich selbst, glaube, was dir lieber ist. Auch wenn du mehr Stimmen hast für die Furcht, so neige dich nichts desto weniger auf die andere Seite und höre auf, dich zu beunruhigen. Und dabei erwäge, dass der größere Teil der Menschen, ohne dass ein wirkliches Übel sie drückt oder mit Gewissheit ihnen bevorsteht, ängstlich und rastlos sich gebärdet. Denn niemand, einmal aufgeregt, gebietet sich Ruhe oder bringt seine beängstigenden Vorstellungen auf die Wahrheit zurück. Niemand spricht, der Gewährsmann verdient keinen Glauben, er hat es erdichtet oder er hat sich belügen lassen. Wir überlassen uns dem Erzählenden, wir zittern vor Zweifelhaftem als vor Gewissem, wir halten kein Maß und eine kleine Bedenklichkeit wird sogleich zur Angst. Doch ich schäme mich, so mit dir zu sprechen und mit so wohlfeilen Mitteln dich kräftigen zu wollen. Lass andere sagen, vielleicht kommt es nicht, sage du. Und was ist es denn, wenn es kommt? Wir werden sehen, wer siegen wird. Vielleicht ist es für mich, wenn es kommt. Und es erwartet meiner ein Tod, der mein Leben adeln wird. Der Schierlingsbecher hat des Sokrates Größe vollendet. Entwinde dem Cato sein Schwert, dass die Freiheit ihm warte, und du hast ihm einen großen Teil seines Ruhmes entzogen. Wozu aber eine so lange Ermunterung, da du nur erinnert, nicht aufgemuntert zu werden brauchst? Der Weg, den ich dich führe, ist nicht verschieden von dem deiner Natur. Du bist geboren zu dem, was ich sage, umso mehr erhöhe und verschönere dein Gutes. Ich schließe nun und drücke meinem Brief das Siegel auf, das heißt, ich vertraue ihm irgendein großes Wort an, um es dir zu überbringen. Unter andern Übeln des Toren ist auch dies, er fängt immer an zu leben. Überlege, mein trefflicher Lucilius, was dieses Wort sagen will, und du wirst finden, wie schmählich die Gedankenlosigkeit der Menschen ist, welche jeden Tag einen neuen Grund zu ihrem Leben legen und auch am Ausgange noch aufs Neue anfangen zu hoffen. Betrachte die Menschen um dich her. Du wirst Greise treffen, die sich recht ernstlich anschicken zur Bewerbung um Ämter, zu weiten Reisen, zu Handelsunternehmungen. Was ist hässlicher als ein greis, der zu leben anfängt. Ich würde den Eigentümer dieses Ausspruchs nicht beifügen, wenn es nicht Epikur wäre, dessen wohlbekannte Sprüche ich zwar sonst anzuführen und mir anzueignen, mir erlaube, unter welchen aber vorliegender minder Bekannte sich nicht befindet. XIII. Brief. XIV. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Weise Sorge für das Wohl und die Sicherheit des Körpers. Ich gestehe, es ist uns Liebe für unsern Körper angeboren. Ich gestehe, dass wir Vorsorge für ihn tragen sollen. Ich leugne nicht, dass wir ihm Schonung und Pflege schuldig sind. Aber dass wir sein Sklave sein sollen, leugne ich. Denn der Sklave vieler ist, wer seines Körpers Sklave ist, wer für ihn zu ängstlich besorgt ist, wer auf ihn alles bezieht. Wir müssen uns nicht so verhalten, als ob wir um des Körpers willen leben müssten, sondern als ob wir es ohne ihn nicht könnten. Eine übertriebene Liebe zu demselben beunruhigt uns durch Schrecknisse, belästigt uns mit Sorgen, gibt uns Beschimpfungen preis. Das Ehrenhafte ist dem wohlfeil, dem der Körper zu teuer ist. Man nehme ihn in recht sorgfältiger Obhut, doch so, dass, wenn Vernunft, wenn Ehre, wenn Freundespflicht es fordert, man bereit sei, ihn den Flammen zu überantworten. Gleichwohl sollen wir, so viel wir vermögen, auch Ungemächlichkeiten, nicht bloß Gefahren, vermeiden und ins Sichere uns zurückziehen, indem wir darauf denken, wie wir ferne halten mögen, was zu fürchten ist. Dessen aber sind drei Arten, wie mich dünkt. Man fürchtet Mangel, man fürchtet Krankheiten, man fürchtet die Gewaltstreiche des Mächtigern. Von allem diesem erschüttert uns nichts mehr, als womit fremde Gewalt uns bedroht, denn es kommt mit großem Geräusch und Lärm. Jene natürlichen Übel, die ich nannte, Mangel und Krankheiten, schleichen sich still heran, ohne schreckenden Eindruck auf Aug und Ohr. Gewaltig aber ist das Gefolge dieses dritten Übels. Stahl und Flammen hat es um sich und Ketten und eine Schar Bestien, um sie auf Menschenleiber zu hetzen. Da treten Kerker, Kreuz, Folter, eiserne Haken dir vor die Seele, und jener Pfahl, der durch des Menschen Mitte getrieben, zum Munde heraustritt und Glieder zerfetzt durch auseinanderrennende Wagen, und jenes Hemde, durchwoben und bestrichen mit Nahrung der Flammen und was sonst noch grausame Wut ersonnen hat. Es ist so nach nicht zu verwundern, wenn die Furcht vor einer Sache so groß ist, deren Mannigfaltigkeit groß und deren Zurüstungen grässlich sind. Wie nämlich der Folterer um so mehr ausrichtet, je mehr Werkzeuge der Qual er zur Schau legt, denn von dem Anblick wird überwältigt, auch wer dem wirklichen Leiden widerstanden hätte, so sind auch von allen den dingen welche die seele beugen und bezwingen diejenigen die wirksamsten welche der anschauung etwas zu bieten haben. Jene drangsale sind nicht minder schwer, ich meine hunger und durst, innerliche geschwüre, fieberhitze, welche die eingeweide ausdörrt, aber sie sind unsichtbar, sie tragen nichts vor sich her, was drohend in die augen fiele. Diese dagegen siegen wie große kriegsheere schon durch ihren anblick und ihre rüstung. Lass uns daher auf unserer hut sein und niemand zu nahe treten. Bald ist es das volk, welches wir zu fürchten haben, bald sind es, wenn die Staatsverfassung von der Art ist, daß alles vom Senate ausgeht, die in demselben einflußreichen Männer, bald sind es Einzelne, denen die Gewalt des Volkes gegen das Volk gegeben ist. Alle diese zu Freunden zu haben, wäre sehr schwer. Es genügt, sie nicht zu Feinden zu haben. Sonach wird der Weise nie den Zorn der Mächtigen hervorrufen, er wird ihn vielmehr zu meiden suchen, wie auf einer Seefahrt den Sturm. Als du nach Sizilien reistest, setztest du über die Meerenge. Der unbesonnene Steuermann verachtete die Drohungen des Südwinds, denn dieser ist's, welcher die sizilischen Gewässer empört und in Wirbeln umhertreibt. Er hielt sich nicht an das linke Ufer, sondern an dasjenige, in dessen Nähe Charybdis die Gewässer in ihren Strudel zieht. Aber der Behutsame fragt die der Gegend Kundigen, wie sich's mit der Strömung verhalte, welche Zeichen aus dem Gewölke zu entnehmen seien, und nimmt seine Richtung ferne von jener durch ihre Wirbel berüchtigten Gegend. Dasselbe tut der Weise. Er meidet den Gewaltigen, der ihm schaden könnte, hütet sich aber, daß er nicht scheine, ihn zu meiden. Denn zum Teil beruht unsere Sicherheit auch darauf, daß wir es nicht wort haben, wie sehr wir dieselbe suchen. Denn was man flieht, verdammt man. Wir haben also darauf zu denken, wie wir uns vor der Menge sichern mögen. Fürs Erste müssen wir nie das Gleiche mit ihr begehren, denn unter Mitbewerbern herrscht Zank. Hier nächst nichts besitzen, auf was ein anderer lauern und es zu seinem großen Vorteil uns entreißen könnte. Trage an deinem Leibe möglichst wenig, was zur Beute werden könnte. Niemand oder sehr wenige trachten nach Menschenblut um dieses selbst willen. Mehrere sind, die rechnen, als die hassen. Den Nackten lässt der Räuber ziehen, auch auf umlagerter Straße wandelt der Arme im Frieden. Drei Dinge sind es ferner, die man nach einer alten Regel meiden muß: Hass, Neid, Verachtung. Wie dies geschehen könne, zeigt allein die Weisheit, denn schwer ist hier das Mittelmaß zu treffen, und es ist zu besorgen, es möchte die Furcht vor dem Neide uns in Verachtung geraten lassen, und wir möchten, indem wir selbst nicht hoch auftreten wollen, die Leute glauben machen, sie dürfen uns auf die Köpfe treten. Für viele, die sich fürchten konnten, war dies die Ursache, daß sie sich wirklich fürchten mußten. Ziehen wir uns also von allen Seiten zurück. Nicht minder schadet es, verachtet als verdächtig zu sein. Zur Philosophie nehme man seine Zuflucht. Diese Wissenschaft wirkt als eine Priesterbinde, nicht nur bei den Guten, sondern auch bei den Halbschlechten. Denn die öffentliche Redekunst, so wie jedes andere, was auf das Volk wirkt, hat seine Gegner. Die Philosophie aber, ruhig und nur mit sich beschäftigt, kann nie in Verachtung sinken. Ihr gestehen alle anderen Wissenschaften, auch bei den schlechtesten, Ehre zu. Nie wird die Nichtswürdigkeit so sehr erstarken, nie wird sie sich so gegen die Tugenden verschwören, daß der Name Philosoph nicht ein ehrwürdiger und heiliger bliebe. Übrigens muß die Philosophie selbst in anspruchloser Stille und Ruhe betrieben werden. Aber wie, sagst du, philosophiert etwa M. Cato nur in bescheidener Stille, indem er einen Bürgerkrieg mit seiner Stimme niederschlug? Indem er sich mitten zwischen die Waffen wütender Parteihäupter stellte? Indem er, während andere bei Pompeius anstoßen, andere bei Cäsar, beide zugleich gegen sich aufbringt? Man könnte allerdings darüber rechten, ob der Weise in jenen Zeiten an den öffentlichen Geschäften hatte teilnehmen sollen. Man könnte fragen, was willst du denn, M. Cato? Es handelt sich nun nicht mehr um die Freiheit, sie ist längst untergegangen, nur ob Cäsar oder Pompeius den Staat besitzen solle, fragt sich noch. Was hast mit diesem Zanke du zu tun? Keine der Parteien ist die deinige. Es handelt sich um einen Herrn. Was kann dir daran liegen, welcher von beiden siegt? Es kann der Bessere siegen, doch notwendig wird zum Schlechteren, wer gesiegt hat. Ich berührte hier die letzte Rolle, welche Cato spielte. Allein auch die früheren Jahre waren nicht von der Art, um dem Weisen die Teilnahme an einer Staatsverwaltung zu erlauben, die in Räuberhände gefallen war. Was hat Cato anderes getan, als seine Stimme laut, aber vergeblich erhoben, indem er vom Volke bald auf den Händen getragen, bald vollgespuckt und vom Forum weggeschleppt, bald aus dem Senat in den Kerker geführt ward? Doch ein andermal davon, ob der Weise auch vergebliche Mühe sich geben soll. Für jetzt weise ich dich zu denjenigen, welche von öffentlichen Geschäften sich ausgeschlossen und sich zurückgezogen haben, um die Wissenschaft des Lebens zu pflegen und Gesetze zu entwerfen für das Menschengeschlecht, ohne irgendeinem Machthaber zum Anstoße zu gereichen. Der Weise wird nie die herrschende Sitte stören. Er wird nie durch eine befremdende Lebensweise des Volkes Aufmerksamkeit erregen. Wie nun? Wird also der unfehlbar gesichert sein, wer diese Vorschrift befolgt? Verbürgen kann ich dir dies ebenso wenig als dem mäßigen Gesundheit, und doch ist Mäßigung die Quelle der Gesundheit. auch im hafen geht hie und da ein schiff unter. Was, dünkt dich, kann nicht alles auf hoher see geschehen, wo nicht einmal die muße sicherheit gewährt? Um wie viel näher müßte die gefahr dem vielgeschäftigen, vieles unternehmenden stehen? Bisweilen kommen Unschuldige um, wer wollte es leugnen? Doch häufiger die Schuldigen. Der Fechter bleibt ein Künstler, auch wenn ihn seine Rüstung nicht schützte. Endlich sieht der Weise in allen Dingen auf die Absicht, nicht auf den Erfolg. Das Eingehen in eine Sache steht in unserer Gewalt. Über den Ausgang entscheidet das Glück, dem ich keine Stimme über mich einräume. Es kann mir plagen, kann mir Widerwärtiges zuschicken. Aber mein Herr ist darum der Raubmörder nicht, wenn er mich tötet. Nun streckst du die Hand aus, die tägliche Beisteuer zu empfangen. Wohl, ich will sie dir mit einer goldenen füllen. Und weil ich von Golde spreche, so vernimm, wie Gebrauch und Nutzung desselben dir um so werter werden kann. Der genießt des Reichtums am meisten, der am wenigsten des Reichtums bedarf. Du willst, ich soll den Gewährsmann nennen, damit du siehst, wie ich so gar nicht eigennützig bin, hab ich mir vorgenommen, Fremdes zu loben. Es sind Epikurus Worte oder Metrodors oder irgendeines aus jener Werkstätte. Was liegt auch daran, wer sie sprach? Sie sind zu allen gesprochen. Wer des Reichtums bedarf, fürchtet für ihn. Aber niemand hat Genuss von einem Gute, für welches er in Sorgen ist. Immer trachtet er, noch mehr hinzuzufügen, und indem er auf dessen Vermehrung denkt, vergisst er, es zu nützen. Er lässt sich Rechnungen stellen, läuft das Forum aus, blättert im Zinsbuch und wird aus dem Herrn der Verwalter. Ende von 14. Brief. Fünfzehnter Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über Leibesübungen als Mittel zur Erhaltung der Gesundheit. Es war eine alte Sitte, die sich bis auf meine Zeit erhielt, die Briefe mit den Worten anzufangen: Wenn du dich wohl befindest, so ist es gut, ich befinde mich wohl. Mit Recht sagen auch wir, wenn du philosophierst, so ist es gut. Denn dieses erst heißt, sich wohl befinden. Ohne dieses ist die Seele krank, und auch der Körper, wenn er noch so kräftig ist, ist nur in derselben Weise gesund, wie es der Körper eines Wahnsinnigen oder Verrückten ist. Also für diese Gesundheit sorge zunächst, sodann auch für jene andere, welche dir nicht teuer zu stehen kommen wird, wenn es dir bloß darum zu tun ist, gesund zu sein. Denn seine Arme üben, seine Schultern breit machen, seine Brust stählen, ist eine törichte, am wenigsten für einen Gelehrten schickliche Beschäftigung. schlüge die athletenmast auch noch so gut bei dir an, schwellten sich deine muskeln auch noch so kräftig, du würdest doch nie die kräfte eines feisten stiers noch sein gewicht erreichen. Zudem bedrückt und lähmt den geist eine größere bürde des körpers. So viel du also kannst, beschränke den Umfang deines Körpers und mache deinem Geiste Raum. Viele Beschwerden begleiten den, der nur für athletische Ausbildung des Körpers sorgt. Zuerst die angestrengten Übungen, wodurch die geistige Kraft ausgetrocknet und für ein anhaltendes und strengeres Studieren unbrauchbar gemacht wird. Sodann ist die allzu reichliche Nahrung der Feinheit des Geistes nachteilig. Ferner sind es Sklaven der schlechtesten Art, die man zu Lehrern annimmt. Menschen, nur mit Öl und Wein beschäftigt, die ihren Tag nach Wunsch hingebracht, wenn sie tüchtig geschwitzt und an die Stelle der vergossenen Säfte einen reichlichen Trunk durch die vertrocknete Kehle eingeführt haben. Trinken aber und schwitzen ist das Leben eines Magenkranken. Allein, es gibt Übungen, die ebenso leicht als kurz sind und, indem sie dem Körper sofort Erholung verschaffen, die Zeit schonen, auf welche vorzüglich Rücksicht zu nehmen ist. Laufen, Bewegungen der Arme mit Gewichten, Sprünge, entweder in die Höhe oder in die Weite, oder kürzere nach Art der hüpfenden Salier, Marspriester, oder, um eine unedlere Vergleichung zu gebrauchen, der Walker. Wähle hiervon, was du willst. Durch Gewohnheit wird es dir leicht werden. Was du aber auch tun magst, kehre bald vom Körper wieder zum Geiste zurück. Diesen übe Tag und Nacht, mäßige Anstrengung erhält ihn. An dieser Übung hindert weder Hitze noch Kälte, nicht einmal das Alter. Für das Gut sorge, welches durch die Länge der Zeit besser wird. Ich verlange nicht, dass du immer über deinen Büchern oder deinen Papieren liegen sollst. Man muß dem Geiste Zwischenräume gönnen, doch, dass er nicht erschlaffe, sondern sich erhole. Wenn man sich tragen lässt, empfindet der Körper einige Erschütterung, die dem Studieren nicht hinderlich ist. Man kann lesen, diktieren, sprechen, zuhören, welches alles selbst beim Spazierengehen sich tun lässt. Auch die Anstrengung der Stimme ist eine nicht zu verachtende Übung. Jedoch missrate ich dir, jenes künstliche Heben und Sinkenlassen derselben nach der Melodie und dem Zeitmaß. Wenn du freilich Lust haben solltest, sogar zu lernen, wie man spazieren gehen soll, wohlan, nimm jene Leute an, die der Hunger neue Künste gelehrt hat. Es wird sich gleich einer finden, der deine Schritte regelt und beim Essen dir auf Backen und Zähne Acht gibt und in seiner Dreistigkeit immer weiter gehen wird, je mehr deine geduldige Leichtgläubigkeit ihm Vorschub tut. Also soll die Stimme gleich mit Schreien und mit der höchsten Anstrengung beginnen? Es ist so natürlich, allmählig lebhaft zu werden, daß auch streitende mit sprechen anfangen und in das schreien übergehen. Niemand erhebt gleich den notschrei: quiriten, zu hülfe! Je nachdem also die stimmung deines gemütes es mit sich bringt und deine lunge dich mahnt, deklamiere abwechselnd, bald heftiger, bald gelassener. Gedämpft steige deine stimme, wenn du ihr einhalt tust, herab, statt zu fallen. Sie behaupte immer die mäßigung dessen, der sie lenkt, und lasse sich nicht in ein rohes und bäurisches Toben aus. Denn wir gehen ja nicht darauf aus, die Stimme selbst, sondern durch die Stimme uns zu üben. Somit habe ich dir kein kleines Geschäft abgenommen. Möge zu diesem Dienste, den ich dir erwiesen, noch eine kleine Gabe, ein nicht unwillkommenes Geschenk hinzutreten. Es ist der treffliche Lehrsatz: ein unweises Leben ist ein unerfreuliches, ängstliches. Es ist gänzlich abhängig von dem, was kommen wird. Wer dies gesagt hat? Derselbe, der das obige. Welches Leben glaubst du wohl, daß hier ein unweises genannt werde? Etwa das eines Barbar oder Ision? Nein, unser eigenes Leben heißt so, solange eine blinde Begierde uns zu schädlichen, wenigstens nie zu sättigenden Dingen hinreißt, die wir genug hätten, wenn uns etwas genug sein könnte, die wir nicht bedenken, wie süß es sei, nichts zu begehren, wie groß, volle Genüge zu haben und vom Glücke nicht abzuhängen. Erinnere dich dann oft, mein Lucilius, wie vieles du erreicht hast, und wenn du noch viele siehst, die dir vorgehen, so gedenke auch der vielen, die nach dir sind. Wenn du dankbar sein willst gegen die Götter und gegen das Schicksal deines Lebens, so denke daran, über wie viele du hinausgekommen bist. Doch was gehen dich andere an? Du bist über dich selbst hinaus. Setze dir eine Grenze, welche du nicht überschreiten könntest, auch wenn du wolltest. Einmal werden sie doch von dir weichen, jene tückischen Güter, die immer höher schätzt, wer sie hofft, als wer sie erreicht hat. Wäre etwas Haltbares an ihnen, so würden sie irgend einmal sättigen. So aber reizen sie nur den Durst, indem wir sie in uns gießen. Es wird anders werden mit all dem blendenden Prunk, und worüber der Zukunft geheimnisvolles Los entscheidet, warum sollte ich vom Schicksal erhalten wollen, es mir zu gewähren, statt von mir selbst es nicht zu verlangen? Warum sollte ich es auch verlangen? Warum vergessen der menschlichen Gebrechlichkeit? Wozu Arbeit auf Arbeit häufen? Siehe, dieser Tag ist der letzte, und ob er es nicht ist, so ist er nahe dem letzten. Ende von 15. Brief. Sechzehnter Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nutzen der praktischen Philosophie. Es ist dir klar geworden, ich weiß es, mein Lucilius, daß man nicht glücklich, nicht einmal erträglich leben kann ohne das studium der weisheit, und daß ein glückliches leben die frucht nur des vollendeten studiums derselben, ein erträgliches jedoch schon die des begonnenen sei. Dennoch muß dies, so klar es ist, noch fester begründet und durch tägliches erwägen uns noch tiefer eingeprägt werden. Die größere aufgabe ist, vorsätze zu bewahren, als das gute sich vorzusetzen. Man muß beharren, man muß durch unablässiges streben sich kräftigen, bis zum guten sinne wird, was guter wille war. Du hast bei mir demnach keine weitläuftigen versicherungen nötig. Ich sehe, daß du schon weit gekommen bist. Ich weiß, von wannen kommt, was du schreibst. Es ist nichts geheucheltes, nichts geschminktes. Doch verhehle ich dir nicht, was ich denke. Schon habe ich hoffnung von dir, zuversicht noch nicht. Ich wünsche, es wäre bei dir dasselbe. Du darfst noch nicht so rasch und so leichthin dir glauben. Entfalte dich vor dir selbst, erforsche und beobachte dich auf alle weise. Darauf sieh vor allem, ob du in der philosophie oder im leben selbst weiter gekommen seist. Die philosophie ist nicht ein kunststück, um dasselbe vor dem volke zur schau zu tragen. Sie besteht nicht in worten, sondern in handlungen. Sie wird auch nicht gebraucht, um unter angenehmer unterhaltung den tag hinzubringen und, wenn wir muße haben, vor langerweile uns zu bewahren. Sie bildet und gestaltet den geist, sie ordnet das leben, sie regelt die handlungen, sie zeigt, was zu tun und zu lassen sei. Sie sitzt am Steuerruder und lenkt die Fahrt durch Fluten und Klippen. Ohne sie ist niemand sorgenfrei. Unzähliges ereignet sich zu jeder Stunde, was den Rat erfordert, der bei ihr zu suchen ist. Doch man wird mir einwenden, was nützt mir die philosophie, wenn es ein schicksal gibt? Was nützt sie, wenn eine gottheit die welt regiert? Was nützt sie, wenn der zufall gebietet? Denn abgeändert kann das gewisse nicht werden, und gegen das ungewisse läßt sich nichts vorkehren, wenn entweder ein gott meinen entschließungen zuvorgekommen ist und beschlossen hat, was ich tun soll, oder ein verhängnis meinem willen nichts überläßt. Mag es das eine oder das andere sein, mein Lucilius, oder mag alles zugleich sein, wir müssen nach weisheit streben. Ob das Verhängnis seinem unerbittlichen Gesetze uns unterworfen hat, ob ein Gott das All nach seinem Willen ordnet, ob ohne Ordnung der Zufall die menschlichen Dinge in Bewegung setzt und hin und her wirft, die Philosophie muß uns in ihren Schutz nehmen. Sie wird uns mahnen, der Gottheit gerne zu gehorchen, dem Schicksal hartnäckig zu widerstehen. Sie wird dich lehren, Gott zu folgen, den Zufall zu ertragen. Wiewohl, wir haben jetzt nicht auf die Betrachtung überzugehen, was uns zustehe, wenn eine Vorsehung das Ruder der Dinge führt, oder wenn die Kette der Verhängnisse uns dahin schleppt, oder wenn der blinde zufall des augenblicks waltet. Ich komme für jetzt auf das zurück, daß ich dich erinnere und ermahne, das streben deines geistes nicht sinken, nicht erkalten zu lassen. Halte es fest, laß es stetig werden, damit zur Eigenschaft werde, was erst nur Streben war. Gleich anfangs hast du, wenn ich dich recht kenne, dich danach umgesehen, was wohl dieser Brief für ein Angebinde mitbringen werde. Durchsuch ihn, und du wirst es finden. Du hast aber nicht Ursache, meine Freigebigkeit zu bewundern. Noch immer übe ich sie auf fremde Kosten. Doch, was sage ich, auf fremde Kosten? Was irgend jemand Gutes sagte, ist mein. So auch dies, was Epikurus aussprach. Wenn du nach der Natur lebst, wirst du nie arm, wenn nach dem Wahn, nie reich sein. Ein Geringes verlangt die Natur, der Wahn Ungemessenes. Man häufe auf dich, was viele Begüterte zugleich besaßen. Das Glück erhebe dich weit über die Verhältnisse des reichsten Privatmannes. Es bedecke dich mit Gold und umkleide dich mit Purpur. Es versetze dich in eine solche Fülle von Herrlichkeit, dass du die Erde birgst unter deinen Marmorbauten, dass du imstande bist, Kleinodien nicht nur zu besitzen, sondern darauf zu treten. Dazu sollen noch Bildwerke kommen und Gemälde und was sonst alles die Künste für den Luxus schaffen. Du wirst von diesem nur lernen, Größeres zu begehren. Natürliche Bedürfnisse haben ihre Grenzen. Was der Irrwahn erzeugt, hat nicht, wo es ende. Wer auf der Straße geht, findet ein Ziel. Das Irren ist endlos. Darum ziehe dich zurück von dem Eiteln, und wenn du wissen willst, ob, was du verlangst, Gegenstand einer natürlichen oder einer blinden Begierde sei, so siehe, ob es damit irgendwo sein Bewenden haben werde. Wenn, soweit du gehst, doch immer ein weiteres übrig bleibt, so wisse, dass es nichts Natürliches ist. Ende von 16. Brief. Siebenzehnter Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nach Weisheit ist vor allem zu streben. Die Sorge um äußere Güter darf daran nicht hindern. Wirf jene Dinge alle von dir, wenn du vernünftig bist, oder vielmehr, um es zu werden, und strebe in vollem Lauf und aus allen Kräften einem weisen Sinne zu. Ist etwas, was dich aufhält, so wickle dich los oder schneide es ab. Vermögensangelegenheiten, sagst du, beschäftigen mich noch. Ich wünsche sie so zu ordnen, dass ich habe, was ich brauche, ohne Geschäfte zu treiben, damit weder die Armut mir noch ich irgend jemand zur Last sei. Indem du so sprichst, scheint es, dass du die Bedeutung und die Wirksamkeit des Gutes, worauf du denkst, noch nicht erkannt hast. Du siehst zwar im Allgemeinen ein, wie viel die Philosophie nütze, aber im einzelnen hast du dich davon nicht gründlich genug überzeugt und weißt noch nicht, wie viel sie uns überall hilft, wie sie, um Ciceros worte zu gebrauchen, in den wichtigsten dingen uns fördert und zu den geringfügigsten sich herabläßt. Folge mir, ziehe sie zu rate. Sie wird dich abmahnen, über deinen rechnungen zu sitzen, denn das ist's, was du suchst und was du mit jenem aufschub erlangen willst, daß du die armut nicht zu fürchten habest. Wie aber, wenn sie zu wünschen wäre? Schon vielen ist im Streben nach Weisheit ihr Reichtum hinderlich gewesen. Der Arme ist ungehindert, ist sorgenfrei. Wenn die Trompete ertönt, so weiß er, daß es nicht ihm gilt. Erhebt sich irgendwo ein Notgeschrei, so sucht er, wie er davonkomme, nicht, was er fortbringe. Geht es zu Schiffe, so ist kein Getöse im Hafen, keine Begleitung füllt geschäftig das Gestade. Er ist nicht umgeben von einem Schwarme von Sklaven, zu deren Fütterung man den überseeischen Gegenden Fruchtbarkeit wünschen muß. Es ist leicht, wenige und wohlgezogene Mägen zu befriedigen, die nichts weiter begehren, als gefüllt zu werden. Wenig kostet der Hunger, viel ein ekler Gaumen. Die Armut begnügt sich, die nächsten Bedürfnisse zu befriedigen. Was ist es also, daß du dich weigern solltest, die Armut zur Hausfreundin anzunehmen, deren Lebensweise der vernünftige Reiche nachahmt? Willst du für den Geist leben, so mußt du arm sein oder dem Armen ähnlich. Dein Streben kann nicht gedeihlich sein ohne Genügsamkeit. Genügsamkeit aber ist freiwillige Armut. Hinweg also mit Entschuldigungen wie diese. So viel genug ist, habe ich noch nicht. Wenn ich es zu dieser Summe gebracht haben werde, so werde ich mich ganz der Philosophie hingeben. Gerade was du aufschiebst, was du erst nach anderen Dingen zu tun dir vornimmst, solltest du vor allem anderen tun. Damit solltest du beginnen. Ich will mir verschaffen, wovon ich lebe, sagst du. Lerne auch zugleich, es zu verschaffen. Verbietet dir etwas, gut zu leben, gut zu sterben, verbietet dir nichts. Armut soll uns nicht von der Philosophie abrufen, nicht einmal die Not. Denn wer nach diesem Ziele eilt, muß sogar Hunger ertragen, erträgt man ihn doch bei Belagerungen. Und was ist dort der Lohn dieses Duldens anders, als nicht in des Siegers Hände zu fallen? Hier aber, welch ein höherer Lohn, wo uns verheißen wird, ewig frei zu sein, vor keinem Menschen, keinem Gotte zittern zu dürfen. Dazu sollte man auch hungernd zu gelangen suchen. Kriegsheere haben Mangel an allen Dingen ertragen, haben von rohen Wurzeln gelebt, haben mit Dingen, die zu nennen schon ekelhaft ist, ihren Hunger beschwichtigt. Und dieses alles ertrugen sie, wunderbar genug, für die Herrschaft eines andern. und man sollte sich nicht entschließen, die armut zu erdulden, um seinen geist von torheiten zu befreien? Es ist also nicht not, erst zu sammeln. Zur philosophie kann man auch ohne reisegeld gelangen. Oder willst du erst, wenn du alles übrige schon hast, hinterher auch die weisheit haben? Diese soll unter den hülfsmitteln zum leben das letzte und so zu sagen nur eine zugabe sein. Nein, hast du etwas, so philosophiere, denn woher weißt du, ob du nicht schon zu viel hast? Hast du nichts, so suche die philosophie eher als irgend etwas anderes. Aber es wird mir am notwendigen fehlen. Das wird nicht möglich sein, weil die natur sehr weniges verlangt. Der Weise aber richtet sich nach der Natur. Tritt aber der äußerste Notstand ein, nun, so enteilt er alsbald dem Leben und hört auf, sich selbst zu belästigen. Sollte ihm jedoch nur etwas übrig bleiben, sei es noch so gering und beschränkt, um das Leben zu fristen, so wird er damit Vorlieb nehmen und ohne Kummer und Sorgen um Unnötiges seinem Leibe an Nahrung und Bedeckung das Seine geben und dabei heiter und wohlgemut lachen über die Geschäftigkeit der Reichen und über das Jagen und Rennen derer, die es werden wollen, und sagen: Wozu hältst du dich selbst so lange auf? Willst du auf den Ertrag deines angelegten Geldes warten oder auf vorteilhafte Handelsgeschäfte oder auf das Vermächtnis eines wohlhabenden Alten, da es doch bei dir steht, sogleich reich zu sein? Die Weisheit ist statt der Schätze, sie schickt sie dem, welchem sie dieselben entbehrlich macht. Doch dies geht andere an, du stehst den Begüterten näher, versetze dich in ein anderes Zeitalter, und du hast zu viel. Aber was genug ist, findet sich in jeglichem Zeitalter. Ich könnte hier schließen, wenn ich dich nicht verwöhnt hätte. Den parthischen Königen darf niemand zur Begrüßung nahen, ohne ein Geschenk mitzubringen. Von dir kann man nicht unentgeltlich Abschied nehmen. Was du bekommest? Ich habe es von Epikurus entlehnt. Viele, die sich Reichtum erworben, haben dadurch ihrem Elend kein Ende gemacht, sondern demselben nur eine andere Gestalt gegeben. Und ich wundere mich darüber nicht, denn der Fehler liegt nicht in den Dingen, sondern im Gemüte. Was die Armut schwer zu ertragen machte, macht auch den Reichtum schwer. Wie es gleichgültig ist, ob du den Kranken in ein hölzernes Bettgestelle oder in ein goldenes legst, wohin du ihn auch bringen magst, er wird sein Leiden mit sich nehmen. Ebenso macht es nichts aus, ob die kranke Seele in Reichtum oder in Armut versetzt wird. Ihr Gebrechen folgt ihr. Ende von 17. Brief. Achtzehnter Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Man ziehe sich zurück von der wilden Lust der Menge, man übe sich in Entbehrungen, um gleichgültig zu werden gegen die Gunst des Glücks. Wir stehen im Monat Dezember, wo sich die Stadt gewaltig viel zu schaffen macht, wo der Schlemmerei ihr Recht öffentlich eingeräumt ist, wo alles voll ist vom gewaltigen Lärm der Zurüstungen, als ob noch ein Unterschied wäre zwischen den Saturnalien und den Werktagen. Und doch ist so gar kein Unterschied mehr, daß sich derjenige nicht geirrt zu haben scheint, welcher sagte, vormals sei der Dezember ein Monat gewesen, jetzt ein Jahr. Wenn ich dich bei mir hätte, so würde ich mich gerne mit dir darüber besprechen, was du glaubest, daß wir zu tun hätten, ob wir an unserer gewohnten täglichen Weise nichts ändern oder, um nicht zu sehr im Gegensatz mit dem allgemeinen Brauche zu erscheinen, gleichfalls lustiger tafeln und unsere Toga ablegen sollen. Denn was sonst einzig nur in Kriegsnöten und betrübten Zeiten zu geschehen pflegte, tut man jetzt um der lustigen Festesfeier willen. Man wechselt die Tracht. Wenn ich dich recht kenne, so würdest du den Vermittler spielen und der Meinung sein, wir sollen dem schwärmenden Haufen mit seinen Narrenmützen ebenso wenig durchgängig gleichen, als völlig gegen ihn abstechen. Allein, ob nicht gerade in diesen Tagen dem Herzen die Forderung aufzuerlegen ist, alle Lust, sich allein zu versagen, während alle Welt sich in dieselbe versenkt? Den untrüglichsten Beweis für seine Festigkeit erhält man, wenn man sich von dem, was den Sinnen schmeichelt und zur üppigen Lust verlockt, so wenig hinziehen lässt, als ihm entgegengeht. Dazu gehört mehr entschlossene Kraft mitten unter einem Volke, das sich berauscht und den Magen überladet, allein der Nüchterne und Vernünftige zu bleiben. Mehr Mäßigung beweist es, sich nicht auszuschließen, um nicht aufzufallen, aber auch nicht unter alle sich zu mischen, und dasselbe vorzunehmen, aber nicht auf dieselbe Weise, indem man auch ohne eigentliches Wohlleben einen festlichen Tag begehen kann. Allein ich möchte nun einmal die Festigkeit deiner Seele prüfen und, nach dem Rate großer Männer, auch dir empfehlen, zwischenhinein etliche Tage festzusetzen, an welchen du, dich begnügend mit sehr schmaler und geringer Kost, mit einer groben und rauen Kleidung, zu dir selbst sagest, also, das war's, wovor man sich bange sein ließ. Solange das Herz sorgenfrei ist, bereite es sich auf das Schwere vor und gegen die Unbilden des Geschicks kräftige es sich mitten unter dessen Gunstbezeugungen. Im tiefen Frieden und ohne einen Feind zu haben, hält der Soldat seine Marschübungen, wirft Verschanzungen auf und müht sich ab in überflüssigen Arbeiten, um dem Notwendigen gewachsen zu sein. Wer, wenn es gilt, nicht zittern soll, muss, ehe es gilt, geübt werden. Dies befolgten die, welche alle Monate die Armut nachahmten und dem Mangel sich näherten, um nicht vor einer Sache zu erbeben, die sie längst gelernt hatten. Glaube übrigens nicht, daß ich hier nur von Mahlzeiten und von Kammern der Armut spreche und was sonst noch die Lüsternheit ihres Reichtums überdrüssig bisweilen zum Zeitvertreibe aufsucht. Nein, es sei dir ernst mit dem harten stuhl, dem groben mantel, dem derben schwarzen brote. So halte es 3-4 Tage aus, bisweilen noch länger, denn es soll nicht ein Spiel sein, sondern eine Probe. Und dann, glaube mir, Lucilius, wird es dich hoch erfreuen, für einen Groschen gesättigt zu sein. Du wirst begreifen, daß man, um sorgenfrei zu sein, das Glück nicht braucht. Denn was unentbehrlich ist, wird es geben, auch wenn es zürnt. Glaube aber darum nicht, es sei etwas Großes, was du tust. Es wird nichts anderes sein, als was viele tausend Sklaven, viele tausend Arme tun. Insofern nur achte dich, als du es ungenötig tust, und als es dir ebenso leicht sein wird, dasselbe immer zu ertragen, als es bisweilen zu versuchen. Wir müssen uns am Pfahl üben, und damit das Geschick uns nicht unvorbereitet treffe, werde die Armut unsere Vertraute. Der Reichtum wird uns weniger Sorgen machen, wenn wir gelernt haben, wieso gar nicht schwer ist, arm zu sein. Epikurus, jener Lehrer des Vergnügens, hatte bestimmte Tage, an welchen er seinen Hunger ärmlich stillte, um zu sehen, ob etwas zum vollen und reinen Vergnügen und wie viel ihm noch fehle, und ob dies Fehlende wert sei, daß man es mit großer Mühe ergänze. Dies sagt er wenigstens selbst in jenen Briefen, die er, während Charinus Archon war, an Polyaenus schrieb. Und zwar rühmt er sich, mit einem nicht vollen Aas sich zu beköstigen. Metrodorus, der es noch nicht so weit gebracht, brauche ein Ganzes. Und eine solche Kost, meinst du, mache satt? Vergnügen sogar macht sie, aber nicht jenes leichte, flüchtige, immer wieder aufzufrischende Vergnügen, sondern ein beständiges und zuverlässiges. Nicht als ob es etwas Angenehmes wäre um Wasser, Graupen und ein Stück Gerstenbrot, aber das höchste Vergnügen ist, sich im Stande zu wissen, auch an diesen Dingen Vergnügen zu finden und sich dahin gebracht zu sehen, wo die Ungunst des Glückes uns nichts mehr anhaben kann. Mehr Auswahl hat selbst die Kerkerkost, ja denen, welche die Strafe des Todes erwarten, reicht ihr Henker kein so kärgliches Mahl. Welche Seelengröße, aus freiem Willen, sich zu dem zu verstehen, was selbst Menschen, über welche das Äußerste erkannt ist, nicht zu befürchten haben. Das heißt, den Geschossen des Geschickes zuvorkommen. Entschließe dich denn, mein Lucilius, die Weise dieser Männer zu befolgen und bestimme gewisse Tage, an welchen du dich losmachst von deinem Besitztum und dich mit dem möglichst wenigen befreundest. Entschließe dich, mit der Armut in Verkehr zu treten. Wag es, o Freund, zu verachten das Gold und bilde dich würdig Gottes. Kein anderer ist Gottes würdig, als wer den Reichtum verachtet. Ich untersage dir seinen Besitz nicht, aber ich wünsche zu bewirken, dass du ihn mit Seelenruhe besitzest, und dies wirst du nur dann erlangen, wann du dich überzeugt haben wirst, dass du auch ohne denselben glücklich zu leben vermögest, und wenn du ihn immer als etwas vergängliches ansiehst. Doch ich muß jetzt meinen Brief zusammenlegen. Zahle vorerst deine Schuld, hör ich dich sagen. Ich weise dich an Epikurus, der wird dir Zahlung leisten. Unmäßiger Zorn erzeugt Wahnsinn. Wie wahr dies sei, mußt du wissen, da du einen Sklaven und einen Feind gehabt hast. Diese Leidenschaft entbrennt übrigens gegen Personen aller Art. Sie entsteht ebenso aus Liebe als aus Hass und nicht minder bei ernsten Dingen als unter Spiel und Scherz. Und es kommt nicht darauf an, ob die Ursache wichtig sei, aus welcher sie entspringt, sondern welcher Art das Gemüt sei, dessen sie sich bemächtigt. So liegt nichts daran, wie groß ein Feuer sei, sondern wo es hingerät. Denn so viel auch dessen ist, nehmen es doch feste Körper nicht auf. Dürre Stoffe hingegen und leicht ergriffene nähren auch das Fünkchen bis zur Brunst. So ist es, mein Lucilius, eines unbändigen Zornes Ende ist Wut, und daher ist der Zorn zu vermeiden, nicht bloß um gemäßigt, sondern um gesund zu bleiben. Ende von 18. Brief. Neunzehnter Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Aufforderung aus der glänzenden Unruhe des Staatsdienstes in die philosophische Muße sich zurückzuziehen. Mit hoher Freude empfange ich jedesmal deine Briefe, denn sie erfüllen mich mit guter Hoffnung, und sie versprechen mir nicht nur, nein, sie verbürgen mir das Beste von dir. Tue so, mein Lucilius. Ich bitte, ich beschwöre dich, denn was gäbe es Besseres, um was ich den Freund bitten könnte, als um was ich ihn zu seinem eigenen Besten bitten will? Entziehe dich, wenn du kannst, jenen Beschäftigungen, wo nicht, so reiße dich los. Lange genug haben wir die Zeit versplittert, jetzt im höhern Alter wollen wir anfangen, an den Rückzug zu denken. Wird man es uns verübeln können? Wir haben auf hoher See gelebt, wir wollen im Hafen sterben. Doch möchte ich dir nicht raten, mit deiner Zurückgezogenheit dir einen Namen machen zu wollen. Du sollst damit so wenig groß tun, als es geheim halten. Indem ich den Unsinn der Welt verdamme, will ich dich damit keineswegs so weit treiben, dass du irgendeinen Schlupfwinkel aufsuchest, um in Vergessenheit zu leben. Benimm dich so, dass deine Zurückgezogenheit offenkundig sei, ohne aufzufallen. Wer sich noch nicht entschieden, wer seine Entschließungen erst noch zu nehmen hat, mag darüber zu Rate gehen, ob er sein Leben in Dunkelheit hinbringen will. Dir steht die Wahl nicht mehr frei. Dich hat dein lebhafter Geist, deine geschmackvollen Schriften, deine ansehnlichen, glänzenden Verbindungen in die Welt eingeführt. Schon hast du eine Berühmtheit gewonnen, und magst du jetzt in weitester Ferne dich bergen, ja gänzlich dich verkriechen, doch wird deine frühere Laufbahn auf dich aufmerksam machen. mit dunkelheit kannst du dich nicht umgeben. Wohin du dich auch flüchten wolltest, immer würde dich viel des früheren lichtes begleiten. Aber ruhe kannst du dir schaffen, ohne dich jemandes haß oder der reue und innern vorwürfen auszusetzen. Denn was wirst du aufgeben, das aufgegeben zu haben, dir je ein lästiger Gedanke werden könnte? Deine Klienten? Keiner derselben hängt dir selbst an, sondern dem Vorteil, den du ihm schaffst. Deine Freunde? In alten Zeiten war's die Freundschaft, die man suchte, jetzt ist es die gute Beute. Einige Greise, die sich verlassen sehen, werden ihre Testamente ändern. Wer dir aufwartete, wird zu andern Türen wandern. Allein eine wichtige Sache kann nicht wohlfeil sein. Überlege, ob du lieber dich oder etwas von dem Deinen aufgeben willst. Oh, dass es dir vergönnt gewesen wäre, alt zu werden in den Verhältnissen deiner Herkunft, dass doch nie das Schicksal dich hochgestellt hätte. Aber mit raschem Ungestüm hat das Glück dich einem gesunden, harmlosen Leben weit entrückt. Eine Provinz, eine Prokuratur und was diese Ehrenstellen noch weiter versprechen. Immer höhere und wichtigere Dienste warten deiner. Von einer Stufe wirst du auf die andere steigen. Was wird das Ende sein? Auf was wartest du, um aufzuhören? Bis du hast, was du wünschest? Die Zeit wird nie kommen. Wie wir sagen, dass die Ursachen eine Kette bilden, die sich zum Verhängnis verknüpft, so auch die Begierden. Eine geht aus dem Ende der andern hervor. Du bist in ein Leben geworfen, das deinen Beschwerden und deiner Knechtschaft nie von selbst eine Grenze setzen wird. Entziehe dem Joche deinen wundgeriebenen Nacken. Besser sogar, er werde auf einmal abgehauen, als immer gedrückt. Ziehest du dich ins Privatleben zurück, so wirst du zwar in allem weniger, aber dennoch volle Genüge haben. Jetzt aber sättigt auch das Viele nicht, was von allen Seiten dir zuströmt. Was willst du nun lieber, satt sein von wenigem oder hungern beim Überfluss? Das Glück ist so habgierig, als fremder Habgier ausgesetzt. Solange dir selbst nichts genug ist, wirst du es auch andern nicht sein. Aber wie soll ich heraustreten, sagst du? Wie du immer kannst. Bedenke, wie vieles Mißliche du gewagt für den Gelderwerb, wie viele Mühen du bestanden hast um der Ehre willen. Nun ist auch etwas für die Muße zu wagen, oder du mußt unter den Anfechtungen auswärtiger Staatsämter, dann derer, die dich in der Stadt erwarten, ergrauen, mitten im Tumult und in immer neuem Wogengedrang, dem du nicht entgehen kannst, so anspruchlos, so geruhig du dich benehmen magst. Denn was hilft es, dass du ruhig sein willst? Deine Stellung will es nicht, und noch immer willst du sie steigern? Jeder Schritt höher ist ein Schritt weiter zur Furcht. Ich will dir hier eine Äußerung des Mäzenas anführen, der die Wahrheit sagte, da er selbst auf der Folter lag. die höhe selbst donnert an die gipfel. In welchem buche er dies sagte? In seinem Prometheus. Er wollte sagen, der hohen Gipfel sind dem Donner ausgesetzt. Aber möchtest du wohl um alle Macht in der Welt sprechen wie ein Berauschter? Mäcenas war ein Mann von Geist, der den Römern ein großes Vorbild der Wohlredenheit gegeben haben würde, wenn sein Glück ihn nicht entnervt, ja entmannt hätte. Dieser Ausgang wartet deiner, wenn du nicht schon jetzt die Segel einziehest und, was jener zu spät wollte, dich nahe am Ufer hältst. Ich könnte dir diesen Gedanken des Mäcenas an Zahlungsstatt anrechnen, allein du würdest, wenn ich dich recht kenne, Einsprache erheben und meine Schuld nur in guter, grober Sorte empfangen wollen. Wie nun die Sache steht, muss ich von Epikurus borgen. Es ist eher darauf zu sehen, sagt er, mit wem man esse und trinke, als was man esse und trinke. Denn ohne Freund ist das Essen ein Fraß und das Leben eines Wolfes und Löwen. Einen Freund aber wirst du nicht haben, solange du dich nicht zurückziehst. Sonst wirst du nur Gäste haben, die aus dem Schwarme der Aufwartenden dein Sklave, der dir die Namen anzugeben hat, aussonderte. Aber der geht irre, der einen Freund im Vorzimmer sucht und an der Tafel erproben will. Kein größeres Übel hat der vielbeschäftigte und von seinem Glück in Besitz genommene Mann, als dass er die für seine Freunde hält, deren Freund er selbst nicht ist, und dass er seine Wohltaten für wirksam hält, ihm Freunde zu gewinnen, da es doch Leute gibt, die, je mehr sie schuldig sind, desto mehr hassen. Ein kleines Anlehen macht Schuldner, ein großes macht Feinde. So nach würden durch Wohltaten keine Freunde erworben. Sie werden es, wenn man die Empfänger wählen darf, wenn die Wohltaten angebracht sind, nicht ausgestreut. Inzwischen, bis du beginnst, deinem eigenen Sinn anzugehören, folge dem Rat der Weisen und glaube, dass mehr darauf ankomme, wem, als was du gibst. Ende von 19. Brief. Zwanzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Philosophie soll dem Charakter feste Haltung geben. Wenn du dich wohl befindest und dich würdig achtest, einmal der Deinige zu werden, so freue ich mich, denn mein wird der Ruhm sein, dich diesen Wogen, auf welchen du ohne Hoffnung herauszukommen umhertreibst, entrissen zu haben. Nur um das bitte ich dich, mein Lucilius, dazu ermahne ich dich, dass du die Philosophie in die Tiefe deines Herzens eindringen lassest und deine Fortschritte nicht an deinen Reden oder Schriften, sondern an der Festigkeit deines Willens und an der Abnahme deiner Begierden erprobest. Bewähre deine Worte mit der Tat. Deine Aufgabe ist nicht die des Deklamators, der nach dem Beifalle seines Zuhörerkreises hascht oder dessen, der die ohren junger und müßiger leute mit einem bunten vortrage und einer gewandten darstellung unterhält. Die philosophie lehrt handeln, nicht reden. Sie fordert, daß jeder nach seinen vorsätzen lebe, daß das leben den worten nicht widerspreche, daß das leben selbst in sich zusammenhängend ohne widerstreit der handlungen eine farbe habe. Das ist die größte aufgabe der weisheit und ihr kennzeichen, daß die werke im einklange stehen mit der rede und der mann überall sich selbst gleich und stets der nämliche sei. Wer wird das leisten? Wenige, doch einige. Es ist schwer. Auch sage ich nicht, daß der weise immer in gleichem schritte gehe, doch geht er immer auf dem gleichen wege. Beobachte dich also, ob etwa deine kleidung und deine wohnung nicht zusammenstimmen, ob du etwa freigebig gegen dich selbst und karg gegen die deinigen bist, ob du haushälterisch speisest, aber verschwenderisch bauest. Ergreife ein für allemal eine Richtschnur, um nach ihr zu leben, und nach dieser bringe dein ganzes Leben ins Gleiche. Manche schränken sich zu Hause ein, draußen machen sie sich breit und dehnen sich aus. Diese Ungleichheit ist ein Fehler und das Zeichen eines schwankenden Gemütes, das noch nicht seine Haltung gewonnen hat. Nun will ich auch den Grund jener Unbeständigkeit, jener Verschiedenheit der Handlungen wie der Entschließungen angeben. Keiner setzt sich vor, was er will, oder beharrt dabei, was er sich etwa vorgesetzt, sondern springt davon ab. Er ändert nicht nur seinen Entschluss, sondern kommt von ihm zurück und verfällt wieder in das, was er aufgegeben oder verurteilt hat. Um daher die alten Begriffsbestimmungen von Weisheit zu beseitigen und die Regel, nach welcher das menschliche Leben zu würdigen ist, mit einem Male zu umfassen, kann ich mich mit dieser begnügen. Was ist Weisheit? Immer dasselbe wollen und dasselbe nicht wollen. Dabei brauchst du die Bedingung nicht anzufügen, dass Recht sein müsse, was man wolle, denn unmöglich kann einem eben dasselbe immer gefallen, wenn es nicht das Rechte ist. Die Menschen wissen nicht, was sie wollen, außer in dem Augenblick, da sie wollen. Für immer hat sich keiner über sein Wollen oder Nichtwollen entschieden. Täglich wechselt das Urteil und wandelt sich in das Entgegengesetzte um, und die meisten bringen das Leben spielend hin. Halte denn mit Nachdruck, ob dem, was du dir vorgesetzt, vielleicht, daß du's zum Höchsten bringst, oder doch zu dem, was du allein noch nicht für das Höchste erkennst. Aber, fragst du, was soll aus diesem Schwarme von Hausfreunden werden? Dieser Schwarm wird sich selbst zu füttern wissen, wenn du ihn nicht mehr füttern wirst. Oder, was deine Wohltaten dich nicht erfahren ließen, wirst du durch die der Armut erfahren. Diese wird die echten und zuverlässigen Freunde übrig behalten. Wer nicht dir, sondern etwas anderem anhing, wird davon gehen. ist also nicht schon um dieses einen willen die armuth zu lieben weil sie zeigt von wem du geliebt wirst o wann wird jener tag kommen wo keiner mehr dir zu ehren lügen wird dahin also seien alle deine gedanken gerichtet dafür sorge dies wünsche daß du zufrieden seiest mit dir und mit den gütern die aus dir selbst kommen mit allen übrigen wünschen magst du die gottheit verschonen wo gäbe es ein glück das näher zu haben wäre beschränke dich auf das geringe aus dessen besitz du nicht vertrieben werden kannst und daß du dies um so williger tuest dazu möge der tribut beitragen mit welchem ich diesen brief zu begleiten habe und den ich nun gleich entrichten will sieh immer scheel dazu auch diesmal wird epikurus gerne für mich zahlen großartiger glaube mir erscheinen deine worte auf dem strohlager und im groben mantel sie werden da nicht bloß gesprochen sie bewähren sich ich wenigstens höre was unser demetrius sagt mit andern ohren wenn ich ihn halb unbekleidet nicht einmal auf stroh auf der erde liegen sehe er ist mir nicht ein lehrer des wahren sondern ein Zeuge. Wieso kann man nicht Reichtümer verachten und gleichwohl welche besitzen? Wie sollte man nicht? Ja, der ist ein Mann von großer Seele, der, umströmt von ihnen, lacht und sich höchlich verwundert, daß sie gerade an ihn gekommen und der es mehr von andern hört, als selbst inne wird, daß sie ihm gehören. Es ist viel, den Reichtum im Hause zu haben und durch ihn nicht verdorben zu werden. Und groß ist, wer mitten in seinen Schätzen arm ist, aber weniger angefochten, wer gar keine besitzt. Ich weiß doch nicht, sagst du, wie jener die Armut ertragen würde, wenn er wirklich in dieselbe geriete. Und ich weiß ebenso wenig, ob dieser oder jener arme Nacheiferer Epikurus den Reichtum verachten würde, wenn er ihm zufiele. Daher muß man bei beiden die Gesinnung würdigen und darauf sehen, ob dieser nur von seiner Armut abhängig und ob jener es von seinem Reichtum nicht sei. Sonst wäre ein Strohlager und ein grober Mantel ein schwacher Beweis eines veredelten Willens, wenn nicht am Tage liegt, daß man dergleichen nicht aus Not erträgt, sondern aus Wahl. Übrigens zeugt es von großartiger Naturanlage, dies nicht mit hastiger Eile zu ergreifen als das Bessere, sondern sich darauf vorzubereiten als auf das Leichte. Und es ist das Leichte, mein Lucilius, es ist, wenn man nach langer Überlegung hinzutritt, sogar angenehm. Dort nur ist Freiheit von Anfechtung, ohne welche nichts angenehm ist. Für notwendig halte ich also, was, wie ich dir schrieb, große Männer oftmals getan, daß wir gewisse Tage aussetzen, an welchen wir uns durch eingebildete Armut vorüben auf die wirkliche. Was wir um so mehr zu tun haben, weil wir durch Wohlleben verweichlicht alles für hart und schwer ansehen. Um so mehr muß der Geist aus seinem Schlafe geweckt, aufgerüttelt und daran erinnert werden, daß die natur für uns sehr weniges bestimmt habe. Niemand wird reich geboren, wer das licht erblickt, ist angewiesen, mit milch und einem laken zufrieden zu sein. Dies ist unser anfang, und königreiche sind uns nicht weit genug. Zwanzigster Brief. Einundzwanzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nur das geistige Streben gibt wahren Ruhm und sichert das Andenken. Die Leute, von welchen du schreibst, machen dir viel zu tun, meinst du. Am meisten machst du dir selbst zu tun, du bist dir selbst zur Last. Du weißt nicht, was du willst. Das Gute verstehst du besser zu loben als zu befolgen, und siehest zwar, wo das Glück wohnt, aber wagst nicht, zu ihm zu kommen. Was es aber sei, das dich hindert, will ich dir sagen, weil es dir selbst nicht klar genug ist. Du hältst für wichtig, was du zurücklassen sollst, und während du dir jene harmlose Ruhe, zu welcher du übergehen sollst, zum Ziele gesetzt hast, hält dich der Glanz deines gegenwärtigen Lebens, aus welchem du heraustreten sollst, zurück, als ob dir in Niedrigkeit und Dunkel zu versinken bevorstünde. Du irrst, mein Lucilius, von diesem Leben zu jenem steigt man aufwärts. Wie sich der Glanz unterscheidet von Licht, indem dieses seine wahre Quelle in sich hat, jener von Erborgtem schimmert, so unterscheidet sich dieses Leben von jenem. Dieses wird von Strahlen, die von außen herkommen, getroffen, und wer sich vor dasselbe stellt, wirft einen dichten Schatten darüber. Jenes ist von seinem eigenen Lichte erleuchtet. Dein geistiges Streben wird dir Namen und Adel geben. Ich will dir Epikurus Beispiel anführen. In seinem Briefe an den Idomeneus, worin er ihn, damals den Diener strenge gebietender Macht und mit großen Dingen beschäftigt, von seinem schimmernden Leben weg auf einen sichern und bleibenden Ruhm hinwies, sagte er: Wenn Ruhmliebe dich rührt, so wisse, daß meine Briefe dich bekannter machen werden als alles, was du hochhältst und wegen dessen man dich selbst hochhält. Und hat er nicht die Wahrheit gesagt? Wer wüßte von einem Idomeneus, hätte nicht Epikurus diesen Namen in seine Briefe eingetragen? Alle jene Großbeamten und Satrapen, ja, den König selbst, der dem Idomeneus seine Amtswürde erteilte, deckt tiefe Vergessenheit. Des Atticus Namen lassen Ciceros Briefe nicht untergehen. Es hätte ihm nichts genützt, daß Agrippa seine Tochter Tiberius, seine Enkelin zur Gemahlin hatte und daß Drusus Cäsar sein Urenkel war. Unter so großen Namen bliebe der seinige verschwiegen, wenn nicht Cicero ihn sich angeschlossen hätte. Hoch wird über uns der Strom der Zeit herfluten. Wenige Geister werden über ihm ihr Haupt erheben und der Vergessenheit widerstehend noch lange sich behaupten, bis endlich auch sie demselben Stillschweigen verfallen. Was Epikurus seinem Freunde versprechen konnte, verspreche ich auch dir, mein Lucilius. ich werde bei der nachwelt geltung haben, ich kann namen zu langer dauer mitnehmen. Unser Virgilius versprach zweien ein ewiges gedächtnis und er gewährt es ihnen. O glückseliges paar, wenn meine gesäng es vermögen, raubt euch nimmer ein tag andenkendem preise der nachwelt. Weil Aeneas geschlecht Kapitoliums ewigem felsberg anwohnt und mit gewalt obherrscht der romanische vater. Wen das glück in die mitte des öffentlichen lebens zog, wer glied oder teilhaber fremder macht ist, dessen ansehen blüht und sein haus ist besucht, solange er selbst aufrecht steht. Nach ihm vergeht schnell auch sein andenken, aber begabter geisterwürdigung gewinnt mit der zeit, und nicht nur ihnen selbst wird ehre zuteil, sondern was auch an ihren namen sich hängt, findet aufnahme. Damit aber Idomeneus nicht umsonst in meinen brief gekommen sei, möge er die zahlung für denselben aus eigenen mitteln leisten. An ihn hatte Epikurus jenen vortrefflichen ausspruch gerichtet, worin er ihm den rat gibt, den Phytokles nicht auf die allgemein hergebrachte, aber mißliche Weise begütert zu machen. Willst du, sagt er, den Phytokles reich machen, so mußt du nicht sein Geld vermehren, sondern seine Begierden vermindern. Dieser Satz ist zu klar, als daß er der Erläuterung zu treffend, als daß er der Nachhilfe bedürfte. Nur das eine habe ich dir zu bemerken, daß du ihn nicht allein vom Reichtum gesagt glaubest. Auf was du ihn auch anwenden willst, er wird dasselbe gelten. Willst du aus Phytokles einen würdigen Mann machen, so mußt du nicht seine Würden vermehren, sondern seine Begierden vermindern. Willst du, daß dem Phytokles beständig wohl sei, so mußt du nicht sein Wohlleben vermehren, sondern seine Begierden vermindern. Willst du, daß Phytokles alt und die Zahl seiner Jahre voll werde, so mußt du nicht seine Jahre vermehren, sondern seine Begierden vermindern. Glaube nicht, daß diese Sätze nur dem Epikurus angehören, sie sind Gemeingut. Was man im Senat zu tun pflegt, glaube ich, auch in der Philosophie tun zu müssen. Wenn eine Meinung ausgesprochen worden, die mir zum Teil gefällt, so verlange ich, daß sie geteilt werde, und trete ihr bei. Ich führe Epikurus treffliche Aussprüche darum so gerne an, um denjenigen, die zu seiner Philosophie in der falschen Meinung ihre Zuflucht nehmen, als fänden sie dort einen Deckmantel für ihre Laster, zu zeigen, daß, wohin man sich auch wende, ein sittlich gutes Leben zur Pflicht gemacht sei. Wenn man in Epikurus Garten tritt, über dessen Eingang geschrieben steht, Fremdling, hier ist gut weilen, hier ist Vergnügen, das höchste Gut, so wird alsbald der gastfreundliche und gefällige Aufseher dieses Wohnsitzes erscheinen und dich mit Gerstengraupen bewirten, auch Wasser zur Genüge auftischen und dich fragen, nun, findest du dich gut aufgenommen? In diesem Garten wird die Esslust nicht gereizt, sondern gestillt. man schafft sich hier nicht durch das trinken selbst noch größeren durst, sondern löscht ihn durch ein natürliches und unentgeltliches mittel. In diesem vergnügen bin ich alt geworden. Ich spreche mit dir nur von solchen Bedürfnissen, die sich nicht beschwichtigen lassen, denen man etwas geben muss, damit sie aufhören. Denn was jene Außerordentlichen betrifft, deren Befriedigung man aufschieben, die man beschränken und unterdrücken kann, will ich nur dies eine erinnern. Jenes Vergnügen ist natürlich und nicht entbehrlich. Diesem aber bist du nichts schuldig, was du darauf verwendest, ist freiwillig. Der Magen hört nicht auf Gebote, er fordert und mahnt, doch ist er kein beschwerlicher Gläubiger, er lässt sich mit wenigem abfinden, wenn du ihm nur gibst, wie viel du schuldig bist, nicht, wie viel du kannst. Ende von 21. Brief. Zweiundzwanzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Lucilius habe die nächste Gelegenheit zu ergreifen, um den Geschäften des öffentlichen Dienstes sich zu entziehen. Du wirst nun einsehen, dass du dich aus jenem scheinvollen und unseligen Getreibe herauszuziehen hast. Aber wie du es angehen sollest, wünschest du zu wissen? Manches lässt sich nur an Ort und Stelle zeigen. Der Arzt kann nicht brieflich bestimmen, wann man essen oder ein Bad nehmen soll. Er muß den Puls befühlen. Es ist ein altes Sprüchwort, der Fechter faßt seinen Entschluß auf dem Sande. Die Blicke geheftet auf des Gegners Miene, auf die Bewegungen seines Armes, auf jede Wendung seines Körpers, wird er inne, was er zu tun hat. Im Allgemeinen lässt sich zwar angeben und schriftlich bestimmen, was man gewöhnlich tue und was man tun solle. Dergleichen Ratschläge kann man nicht bloß Abwesenden, sondern auch dem kommenden Geschlechte erteilen. Allein das Weitere, wann und wie man es tun solle, wird niemand aus der Ferne anzugeben vermögen. Man muß die Umstände in Beratung ziehen und nicht nur Anwesenheit an Ort und Stelle, sondern Wachsamkeit ist nötig, um die eilende Gelegenheit wahrzunehmen. Schau nach ihr dich um, und wenn du sie erblickst, so ergreife sie. Mit allem Ernste und aus allen Kräften arbeite danach, dich jenen Diensten zu entziehen. Und zwar vernimm, wie mein Gutachten lautet. Ich meine, du sollest entweder jenes Leben oder das Leben selbst verlassen. Zugleich aber glaube ich, du sollest dabei sachte zu Werke gehen und was du leider angeknüpft ablösen, statt es abzureißen. Nur wenn keine Möglichkeit sein sollte zu lösen, so magst du reißen. Niemand ist so zaghaft, dass er lieber immer hängen als einmal fallen möchte. Inzwischen, was die Hauptsache ist, verwickle dich nicht noch mehr. Begnüge dich mit den Geschäften, in welche du dich eingelassen oder in welche du, wie du es lieber angesehen wissen willst, hineingeraten bist. Es ist nicht rätlich, daß du weiter strebest, oder du wirst jene Entschuldigung verlieren, und es wird an den Tag kommen, daß du nicht hineingerathen bist. Denn es ist falsch, was man gewöhnlich sagen hört: ich konnte nicht anders, was half es, nicht zu wollen, ich mußte. Niemand muß dem Glücke hastig nachlaufen. Es will schon etwas heißen, stille zu stehen, wenn das Glück uns fortziehen will, und ihm wenigstens nicht auf der Ferse zu folgen, wenn man sich auch nicht zur Wehre setzt. Wirst du es mir verdenken, wenn ich nicht allein komme, dir zu raten, sondern noch andere herbeirufe? Klügere Männer, als ich selbst bin, an die ich mich zu wenden pflege, wenn ich etwas zu bedenken habe? Lies des Epikurus hieher gehörigen Brief an Idomeneus, worin er ihn bittet, so viel er könne, zu eilen und sich zu flüchten, bevor irgendeine größere Macht dazwischentrete, welche ihm die Freiheit raube, sich zurückzuziehen. Doch, setzt er hinzu, habe er es nicht eher zu versuchen, als bis er es auf eine geschickte und zeitgemäße Weise tun könne. Aber wenn jener längst erharrte Zeitpunkt erschienen sei, so solle er sich mit einem Sprunge in Freiheit setzen. Wer auf Flucht sinne, dürfe nicht schlummern, und auch aus der schwierigsten Lage sei ein glückliches Entkommen zu hoffen, wenn wir nicht eilen, ehe es Zeit, noch säumen, wenn es Zeit ist. Und nun, denke ich, wirst du auch einen stoischen Satz hören wollen. Ich glaube nicht, daß jene bei dir der Unbesonnenheit sich verdächtig machen werden. Sie sind mehr vorsichtig als tapfer. Du erwartest vielleicht Äußerungen wie folgende: es ist schimpflich, einer Bürde sich zu entziehen. Ringe mit dem Dienste, den du einmal übernommen. Der ist kein mutiger und tüchtiger Mann, der vor der Arbeit flieht, dessen Mut nicht gerade unter den Schwierigkeiten wächst. So wird man zu dir sprechen, wenn es der Mühe wert ist, auszudauern. Wenn dir als rechtschaffenem Manne nichts Unwürdiges zu tun oder zu leiden zugemutet wird, sonst wird man nicht verlangen, daß du in unedlen, schmachvollen Arbeiten dich aufreibest und in Geschäften lebest, um Geschäfte zu haben. Der Weise wird nicht einmal, wie du glaubst, daß er tun wird, in Ehre bringende Entwürfe verwickelt, von ihren Wogen sich immer umhertreiben lassen, sondern er wird, wenn er die Untiefen, die gefahrvollen Klippen wahrnimmt, zwischen welchen er hin und her geworfen wird, allmählig, ohne den Rücken zu kehren, sich herausziehen und den sichern Boden gewinnen. Denn es ist leicht, mein Lucilius, den Geschäften zu entgehen, wenn man den Lohn derselben verachtet. Dieser ist's, der uns aufhält und fesselt. Wie denn nun? Ich soll so große Aussichten aufgeben, soll meine Ernte mit dem Rücken ansehen. Niemand mehr soll mir zur Seite gehen. Meine Sänfte soll ohne Begleitung, mein Vorsaal leer sein. Das ist's also, wovon die Menschen so ungern sich trennen. Sie lieben den Lohn ihres Ungemachs, dieses selbst verwünschen sie. Sie klagen über den Ehrgeiz wie über eine Geliebte. das heißt, wenn man ihre wahre stimmung betrachtet, sie hassen ihn nicht, sondern zanken sich mit ihm. Prüfe die, welche sich beklagen über das, was sie doch wünschen, und vom Vermeiden solcher Dinge sprechen, die sie nicht entbehren können, und du wirst finden, dass ihr Verweilen in einem Zustande, dessen Ungemach sie schwer zu empfinden vorgeben, ein freiwilliges ist. So ist es, mein Lucilius, wenige hält die Knechtschaft, die meisten halten sie fest. Aber wenn du sie aufzugeben wirklich gesonnen bist und aufrichtiges Gefallen an der Freiheit hast, und wenn du dir nur deswegen noch eine Frist erbittest, um es ohne nachherige, immerwährende Anfechtung tun zu können, warum sollte nicht die ganze Schar der Stoiker dir Beifall geben? Denn alle Zenone und Chrysippe werden dir zu dem raten, was vernünftig, rechtschaffen und das Wahre ist. Hingegen, wenn du zögerst, um dich umzusehen, wie viel du mit dir nehmen, mit wie vielem Gelde du dich in deiner Zurückgezogenheit einrichten mögest, so wirst du den Ausgang nie finden. Niemand rettet schwimmend auch sein Gepäck. Ringe dich empor zum bessern Leben, von den Göttern begünstigt, aber nicht so, wie sie die begünstigen, denen sie mit freundlicher und gütiger Miene glänzende Übel gewähren, wobei sie nur insofern außer Schuld sind, als sie das, was quält und peinigt, auf ihre Bitten verliehen haben. Schon drückte ich das Siegel auf diesen Brief, ich muß ihn wieder öffnen, um ihn mit dem gewöhnlichen kleinen Angebinde an dich, irgendeinem kraftvollen Ausspruche, zu begleiten. Und siehe, da begegnet mir ein ebenso wahrer als gut gesagter Satz von, nun kannst du noch fragen, von Epikurus, denn noch immer fülle ich mir die Taschen mit fremdem Gute. Keiner ist, der nicht aus dem Leben ginge, als wäre er eben erst hineingekommen. Bleibe bei dem nächsten besten Jüngling, Greis oder Mann stehen, und du wirst finden, einer ist wie der andere, voll Furcht vor dem Tode und unkundig des Lebens. Keiner ist mit etwas fertig, denn wir verschieben, was wir zu tun haben, immer auf die Zukunft. Und was mir an jenem Ausspruch besonders gefällt, ist, dass den Greisen Kindheit vorgeworfen wird. Niemand geht anders aus dem Leben, als wie er geboren worden. Dies ist falsch. Wir sind schlechter, wenn wir sterben, als wir waren, da wir geboren wurden. Und dies ist nicht der Fehler der Natur, es ist der unsrige. Die Natur muß sich über uns beschweren und sagen, was soll dies? Ich habe euch ohne Begierden geschaffen, ohne Furcht, ohne Aberglauben, ohne Falsch, ohne alle sonstige Gebrechen, so geht auch hinaus, wie ihr hereingekommen seid. Der hat die Weisheit erfasst, der so sorglos stirbt, als er geboren ward. Wir aber zittern, wenn eine Gefahr herannaht, behaupten weder Mut noch Farbe und vergießen unnütze Tränen. Was ist schimpflicher, als gerade auf der Schwelle der Freiheit ängstlich sein? Die ursache aber ist diese: Wir sind leer an allem guten und daher mit einer um so heftigeren liebe zum leben behaftet, denn bei uns bleibt davon nichts übrig, es ist ganz vorüber, es ist zerronnen. Niemand sorgt, daß er weise, sondern daß er lange lebe, während es doch jedem gelingen kann, weise, aber keinem lange zu leben. Zweiundzwanzigster Brief. Dreiundzwanzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Was ist wahre Freude, und wie wird sie gewonnen? Meinst du etwa, ich werde dir schreiben, wie freundlich diesmal der Winter mit uns verfahren, der auch wirklich sehr gelind und kurz war, wie böse dagegen dieser Frühling, wie unzeitig diese Kälte sei, und was dergleichen Fadheiten mehr sind, die man nur vorbringt, um etwas zu sagen? Nein, ich will etwas schreiben, was mir und dir nützen kann. Und was wird dies anderes sein als eine Aufforderung zur Veredlung des Sinnes? Was die Grundlage davon sei, fragst du? Sich nicht des Eitlen zu freuen. Doch die Grundlage nenne ich dies? Nein, es ist der Gipfel, denn zum Höchsten ist gelangt, wer da weiß, worüber er sich freue, wer seine Glückseligkeit nicht fremder Macht unterstellte. Angefochten ist und seiner selbst nicht gewiß, wen irgendeine Hoffnung reizt, wäre auch nahe zur Hand, was er hofft. Wär es auch nicht schwer zu gewinnen, hätten ihn seine Hoffnungen auch nie getäuscht. Das sei dein erstes, mein Lucilius, lerne dich freuen. Denkst du nun vielleicht, ich entziehe dir so viele Genüsse, wenn ich das Zufällige abweise, wenn ich die Hoffnungen, diese süßesten Ergötzungen, gemieden wissen will? Im Gegenteil, ich will, daß dir niemals die Freude fehle, ich will, daß sie dir daheim erwachse, und sie wird es, wenn sie nur in dir selbst ist. Vergnügungen anderer Art füllen das Herz nicht, sie glätten nur die Stirne und sind flüchtig. Du müsstest denn meinen, wer lacht, sei froh. Die Seele muß wacker sein, voll Zuversicht und über alles erhaben. Glaube mir, es ist eine ernste Sache um die wahre Freude. Oder meinst du, man werde mit aufgeräumter und, wie jene Lüstlinge sprechen, vergnüglicher Miene den Tod verachten, der Armut seine Tür öffnen, seine Lüste im Zaum halten, darauf denken, wie man Schmerzen mutig dulde? Wer solches in sich bewegt, lebt in großer, aber wenig schmeichelnder Freude. In dieser Freude Besitz möchte ich dich sehen. Sie wird dir nie fehlen, sobald du einmal gefunden hast, wo sie zu suchen ist. Geringe Metalle werden an der Oberfläche gewonnen, die köstlichsten sind, deren Adern die Tiefe birgt und die dem anhaltend Grabenden immer reichlicher entsprechen. Was die Welt ergötzt, gibt gehaltlose und obenhin streifende Lust, und jede Freude, die von außen uns zugeführt ist, ermangelt des Grundes. Diejenige, von welcher ich spreche und zu der ich dir zu verhelfen trachte, ist eine fest begründete und geht tiefer nach innen. Tue, ich bitte dich, teurer Lucilius, was allein dich glücklich machen kann. Wirf von dir und zertritt jene Dinge, die von außen glänzen und die von andern dir versprochen werden. Trachte nach dem wahren Gut und freue dich dessen, was dein ist. Was ist aber das, was dein ist? Du selbst und der bessere Teil deiner selbst. Auch dieser elende Leib, wiewohl ohne ihn nichts ausgerichtet werden kann, gelte dir mehr für unentbehrlich als für wichtig. Er schafft nur nichtige, kurze, reuebringende Genüsse, die, wenn sie nicht mit großer Mäßigung beschränkt werden, in ihr Gegenteil sich verwandeln. Ich sage dir, an einem jähen Abhang steht die Lust, sie neigt sich zum Schmerze, wenn sie nicht Maß hält. Aber Maß halten ist schwer in dem, was man für ein Gut ansieht. Wer nach dem wahren Gute begierig ist, ist gesichert. Worin dieses bestehe, fragst du mich, und aus was es uns erwachse. Ich will es dir sagen, aus einem guten Gewissen, aus einem edlen Willen, aus rechtschaffenen Handlungen, aus der Verachtung alles Zufälligen, aus dem geruhigen und stetigen Gange eines immer dieselbe Bahn einhaltenden Lebens. Denn die, welche von einem Vorsatze auf den andern überspringen oder nicht einmal überspringen, sondern vom Zufalle sich hinüberwerfen lassen, wie können sie, so unstät und schwebend, irgend etwas Gewisses und Bleibendes haben? Wenige sind, die sich und das ihre nach einem Plane ordnen. Die andern sind wie Dinge, die auf Strömen daherschwimmen. Sie gehen nicht, sondern treiben. Darunter sind welche, die eine ruhige Welle zögernd und sanft dahinträgt. Andere entrafft eine ungestümere Woge. Andere werden von der matt gewordenen Flut am nächsten Ufer abgesetzt. Andere endlich wirft ein zorniger Gießbach in die See hinaus. Daher müssen wir feststellen, was wir wollen, und dabei beharren. Hier ist der Ort, meine Schuld zu zahlen. Ich kann dir ein Wort deines Epikurus zurückgeben und diesen Brief damit auslösen. Es ist verdrüßlich, das Leben immer anzufangen. Oder, wenn sich der Gedanke besser so ausdrücken lassen sollte, unglücklich lebt, wer immer zu leben beginnt. Wieso, fragst du? Diese Worte verlangen eine Erläuterung. Weil ein solches Leben immer ein unvollendetes bleibt, man kann nicht zum Tode fertig stehen, wenn man eben erst zu leben beginnt. Darauf haben wir zu denken, dass wir genug gelebt haben möchten. Dies glaubt niemand, der eben anhebt zu leben. Glaube nicht, dass solcher nur wenige seien. Dieser Art sind fast alle. Manche fangen zu leben erst dann an, wann sie aufhören sollen. Wenn du dies für wunderbar hältst, so will ich hinzufügen, worüber du dich noch mehr wundern wirst. Manche haben zu leben aufgehört, ehe sie anfingen. Ende von 23. Brief.